Also, ich würde sagen. Peter Urban. Peter Urban, ja. Herzlich willkommen. Ja, komm. Hier ist der 63. Eurovision. Das ist der Eurovision. Nee, ist das nicht der 66. Sturm? Moment. Das will ich jetzt wissen. Nee, das kann auch nicht sein. Ja, oder 65 oder so. Warte mal, der 60. war doch der. Nee, war 2015. Da muss das so 63 oder 64 sein. 64. Ja, siehst du. Du bist mal wieder schneller. Wow, dann haben wir nächstes Jahr schon den 65. Eurovision Song Contest. Alter Schwede. Ja. Okay, dann legen wir los. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder der ESC Green Room, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Wir haben bereits die Folge 23 und wir nehmen heute am Sonntag, den 13. Januar 2019, diesen Podcast auf. Mein Name ist Sascha Gottschalk und am anderen Ende der Leitung ist wieder mein hochgeschätzter Kollege Dennis Kranz, zu dem ich einmal sage, frohes neues Jahr. Ja, dir auch. Schöne Grüße aus Rostock, dir nach Pinneberg. Ja, wir haben sehr viel jetzt gesehen und gehört, was jetzt so passieren wird. Und da werden wir heute ein bisschen drüber sprechen, ne? Bist du denn gut ins neue Jahr gekommen? Hast du schön gefeiert oder ja, Party es war gemacht? Ruhig. Hier ist teilweise der Stadtteil explodiert, sagen wir es mal so, weil hier sehr, sehr viel geböllert worden ist. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Aber es war sehr schön. Ich kann nämlich hinter bei mir im Schlafzimmer, wenn ich rausgucke, konnte ich alles sehen. Die ganze Stadt war teilweise mit extrem vielen Feuerwerken bestückt und so. Es war ganz schön heftig. Also Feuerwerk kaufen hätte ich gar nicht gemusst, habe ich auch nicht. Also von daher war es ganz nett, das mal zu sehen, ohne dafür was zu bezahlen. Ja, meine Lust auf Rumknallen oder so hat sich ja bisher schon immer so sehr reduziert. Also ich habe, glaube ich, weiß gar nicht, vielleicht noch nicht mal in meinem ganzen Leben für 20 Euro mal Knaller eingekauft irgendwie. Also ich bin da noch nie so der große Knaller irgendwie. Was aber sehr erstaunlich ist, das ist sicherlich sehr, sehr selten. Ich habe ja eine Katze und der ist ja um. Die mögen das doch eigentlich nicht. Was denn? Die mögen das doch eigentlich. Tiere mögen das nicht besonders. Sein. Genau. Und er ist irgendwie um Silvester irgendwie geboren. Also deswegen ist es wohl scheinbar so, ich kann den auf den Arm nehmen und wir gucken uns am Fenster das Feuerwerk irgendwie halt an. Er findet das super geil. Er hat dann irgendwie den ganzen Abend bei mir auf dem Schoß gesessen. Wir haben irgendwie ein bisschen Fernsehen geguckt irgendwie. Und das Geknalle hat ihn noch nie gestört. Und dieses Jahr war dann noch so ein bisschen einmal Hardcore mehr. Dann wollte er runter vom Arm. Und dann wollte er auf den Balkon. Ich sag, mein Lieber, das geht jetzt gar nicht irgendwie. Und so unter dem Motto, ich will jetzt mitknallen oder so. Ja gut, weil er wahrscheinlich auch keine schlechten Erfahrungen gemacht hat. So meine Katze ist dann weitestgehend auch immer drin, also im Sommer oder so. Jetzt auch im Winter lasse ich ihn auch ab und zu mal raus auf den Balkon. Dann guckt er ein bisschen raus und so. Und aber da ist er überhaupt nicht verängstigt. Aber das ist natürlich eine absolute Ausnahme, denn gerade diese Knallerei, gerade bei Hunden und Katzen irgendwie, die ja auch ein gutes Gehör haben, da ist das natürlich eine absolute Qual, dass das irgendwie Bei meiner Tante den Hund, sie kann das auch sehr, sehr gut ab, die hat damit überhaupt kein Problem. Also der ist das alles ziemlich egal, sie guckt sich das so teilweise sogar mit an auf dem Bock, nimmt sie mal mit auf dem Arm und guckt sie das mal mit an und so, also sie hat auch damit kein Problem. Ist sehr ungewöhnlich für einen Hund, ne? Also ich kenne auch ganz viele Hunde, die damit echt ein Problem haben, also ein Bekannter von mir, dem müssen sie sogar Tropfen geben, damit er sich beruhigt, damit der mit der irgendwie in der Ecke liegt, weil sonst flippt der in der Wohnung komplett aus, wenn der Feuerwerk draußen ist. Also da müsstest du nicht dabei sein, wenn der dann durchaus flippt. Das ist schon wohl heftig. Ja, mir geht es dann irgendwie auch tatsächlich so ein bisschen, wenn Silvester ist, ich gehe auch ungerne raus, hat ja jetzt auch Silvester wieder unschöne Geschichten irgendwie gegeben, wo Leute sich verletzt haben. Und die Hände weg und Kinder so. Kinder haben dann sich die Finger irgendwie weggefetzt und so weiter. Das ist halt irgendwie, ich glaube, dass das tatsächlich auch wahrscheinlich in den nächsten Jahren auch verboten wird. Also auch abgesehen ist vom, ja schon in einigen Städten schon, ne? Ja, vom Feinstaub irgendwie ist es dann natürlich schon so ein bisschen ja, in vielerlei Hinsicht, weil die Leute einfach auch nicht mit diesen Böllern auch wirklich verantwortungsvoll umgehen und dann auch Böller in die Menge schmeißen und so. Also ich glaube, das ist nur noch eine Frage von ein paar Jahren und dann wird das eigentlich nur noch möglich sein, wenn irgendwelche Pyrotechniker das vorher anmelden, die das dann auch können. Also das. Ja, also ich hätte mir ja gerne, ich bin ja jetzt in Rostock und es gibt hier Warnemünde, das kennt man vielleicht, das ist ein Seebad hier an der Ostsee und dort ist am 1. Januar immer das Warnemünder Turmleuchten, das ist eine riesige Lichtershow im Neujahr am Leuchtturm in Warnemünde. Und leider ist es dieses Jahr ausgefallen. Ich wäre da sehr gerne hingefahren, weil hier war Sturmwarnung. Und war in den letzten Tagen ja auch hier so, dass hier Sturmflut war, teilweise die Straßen überschwemmt war. In Wismar war es wohl ganz schlimm. Dann ist dann teilweise der Hafen abgesoffen. Und ja, es ist, wenn man hier wohnt, muss man mit Wind rechnen. Und aber es ist ja spannend, wenn hier so ein bisschen die Straßen überflutet werden. Es war wohl jetzt das zweite Mal, war nicht ganz so schlimm beim ersten Mal. War voll schlimmer, aber schade, dass dieses Turmleuchten ausgefallen ist. Das will man jetzt irgendwie nachholen. Und das werde ich mir definitiv mal antun. Also das soll wohl sehr, sehr toll sein mit der Lichtershow. Kann man auch machen, anstatt sich irgendwie Feuerwerk anzusehen. Das ist nicht ganz so ist auch umweltfreundlicher. Ich denke mal, das wäre natürlich eine schöne Alternative. So eine schöne Lichtershow ist auch nett, glaube ich. Und so kann man dann irgendwie auch super ins neue Jahr kommen, ne? Das ist natürlich. Ja, könnte man, ja. Genau. Machen ja auch einige Länder so. Ja, und es hat sich natürlich auch im ESC-Land einiges getan, speziell diesmal in Deutschland. Wir haben ja in der letzten Sendung, sind wir auch schon mal eingehend auf die ersten 6 Künstler eingegangen. Was man da ungefähr songtechnisch irgendwie halt erwarten kann. Und nun hat der NDR am 8. Januar einen Livestream gemacht, also ähnlich wie die Roadshows im letzten Jahr. Am 8. Januar war das auf Eurovision.de, da haben Thomas Schreiber, Unterhaltungschef der ARD und Christoph Pelander, Head of Delegation Germany, einmal Rede und Antwort gestanden, wie es denn jetzt aussieht mit dem deutschen Vorentscheid und wie es jetzt sozusagen von jetzt an bis in Tel Aviv in Sachen deutscher Beitrag aussieht. Ja. Vielleicht fängst du mal an, Dennis, was man denn jetzt schon an Fakten irgendwie weiß. Am Fakten ist, findet in Berlin statt. War ja nicht anders zu erwarten, ne? Hat man im letzten Jahr auch. Diesmal ist man im The Voice Studio. Ja, erstmal müssen wir, glaube ich, mal den Termin, glaube ich, mal den Termin. Am 22. Februar um 20.15 Uhr. Diesmal einen Freitag, sonst war es ja immer Donnerstag. Was auch spannend ist, weil man wohl, wie ich das gelesen habe oder auch im Stream gehört habe, dass zwei Castingshows oder am Donnerstag eine Castingshow läuft, am Samstag auch. Und deswegen hat man dann gesagt, gut, dann müssen wir es Freitag machen, weil Televoting an einem Tag, 2 Sendungen mit Televoting, ist ein bisschen schwierig. Deswegen ist man jetzt auf den Freitag gegangen. Finde ich aber ehrlich gesagt ganz gut. Ja, da kann man so, wie ich es mal so ein bisschen auch mal anschauen, weil Freitag ist, glaube ich, ein besserer Termin als Donnerstag. Ja. Und sonst, was hast du noch so? Ja, also wie gesagt, wird im Ersten, es wird auch gleichzeitig bei One und in der Deutschen Welle auch gezeigt. Mhm. Was man schon ein bisschen länger weiß, Barbara Schöneberger und Linda Zervakis werden durch die Sendung führen. Barbara Schöneberger wird wahrscheinlich in der Show glänzen, während Linda Zervakis wahrscheinlich im Green Room die Künstler interviewen wird. Man hat sich wieder ausgedacht, dass auch Peter Urban in der Kommentatorenkabine sitzt und das Ganze wieder kommentiert. Und leider, die Show soll etwa 120 Minuten dauern, wobei man da sagt, ja gut, ist ja eine Live-Sendung, da kann natürlich das eine oder andere noch passieren, dass es vielleicht auch noch ein Stückchen länger dauert. Ja, ist in Berlin Adlershof, da war es ja letztes Mal so zur Einordnung. Das war letztes Mal in dem Studio, in dem sonst immer die Sendung Klein gegen Groß produziert wird. Ah, okay. Und diesmal ist es in The Voice Studio. Das soll angeblich 2000 Quadratmeter Fläche haben. Ich glaube, es gibt Plätze für 800 Personen. Genau. Und bei tvticket.de, vorhin habe ich noch mal reingeguckt, also es gibt noch, also Stand heute, 13. Januar, gibt es auch noch Karten. Man kann maximal 4 Karten irgendwie sich besorgen und eine kostet 39 Euro. Wenn man in einem der beiden deutschen Fanclubs ist, kriegt man sie, glaube ich, noch 4-5 Euro günstiger. Okay, 35 Euro habe ich gelesen. Ja, genau. Ja. Und ja, also wer da Lust hat, da ist der Run auch nicht so riesig wie beim normalen ESC. Also man kann, glaube ich, wenn man uns jetzt noch 3-4 Tage, nachdem wir hier aufgenommen haben, uns erst hört, kann man wahrscheinlich auch noch Karten. Es gibt sogar so eine Kombi aus Karte und Hotel. Da müsst ihr einfach mal auf dieser Seite gucken. Wir verlinken das auch in den Shownotes und dann gucken wir mal, was da so geht. Ja, und irgendwie sagte man noch, es wird mehrere Intervall-Acts irgendwie. Genau, das habe ich auch gehört. Also Michael Schulte ist da wohl so mehr oder weniger angeteasert worden. Entweder, dass er da was singt. Ich glaube, er hat ja auch jetzt demnächst, bringt er, glaube ich, auch eine neue Single raus. Die wird er wahrscheinlich da auch präsentieren. Und man fragte dann auch nach Lena, was Thomas Schreiber auch jetzt nicht wirklich verneinte oder verjahrte sozusagen. Also da könnte, vielleicht ist sie ja auch in der internationalen Jury. Also irgendwas in der Richtung werden wir da wohl wahrscheinlich auch erwarten können. Ja, weil wir jetzt irgendwie diesmal auch zwei Sprecher haben für die internationale Jury, ne? Wie ich das mitgekriegt habe. Und das Panel, das 100-köpfige, wird auch wieder die gleiche Sprecherin haben, wie ich das mitbekommen habe. Und Jan-Olaf Sand wird der Executive Producer vom ESC, wird die deutschen Zuschauerpunkte sozusagen verkünden. Mal gucken, wie er es letztes Jahr auch gemacht hat. Deshalb bin ich ja mal gespannt, ob das visuell bzw. In der Sendung ein bisschen besser gemacht wird. Das werden wir sehen. Ich hoffe da nicht so viel, aber wir gucken mal. Was ich wirklich überflüssig finde, das muss ich jetzt leider mal sagen. Wir hatten ja letztes Jahr auch Peter Urban als Kommentator für diese Sendung. Ich finde das irgendwie überflüssig. Im Vorentscheid ihn als Kommentator für die Songs davor zu haben. Irgendwie macht das keinen Sinn, einen Kommentator in einer Vorentscheidsendung zu haben, der doch noch mal irgendwie die Songs vorher und nachher kommentiert, wenn sie gelaufen sind. Warum? Ja, ja, also ich glaube auch, ein Kommentator beim ESC ist halt sehr nützlich, weil es dann in englischer Sprache ist. Nicht jeder kann ja wirklich perfekt Englisch, beziehungsweise nicht jeder liest und hört sich vorher schlau über den ESC und kennt die Hintergründe, sodass man dann durch den Kommentator auch ein bisschen Hintergrundinformationen zu den Songs bekommt, zu dem, was da jetzt so vor Ort passiert, warum es zum Beispiel in Tel Aviv dieses Jahr stattfindet. Und das halte ich auch für, also ich glaube, ich tue mich damit tatsächlich ein bisschen schwer, weil Peter Urban sicherlich in den letzten 20 Jahren auch sehr viel sozusagen für das Renommee Deutschlands beim ESC auch getan. Also hat das irgendwie, glaube ich, so mit seinem Kommentar auch ganz positiv auch in nach Deutschland getragen. Ich glaube aber, dass die Zeit langsam mal gekommen ist. Ich glaube, wenn das so vor 5-6 Jahren er auf einmal gesagt hätte, oh, ich höre jetzt auf, dann hätten wir alle gesagt, oh, wie schade, wie blöd und so weiter. Und heute ist es so ein bisschen, dadurch, dass wir alle uns über Twitter austauschen können, über das, was beim ESC stattfindet, ist es, glaube ich, ist eher so ein bisschen überflüssig. Und diese Art, wie er den Kommentar macht, ist in meinen Augen auch ein bisschen aus der Zeit. Ich glaube, das ist ein Feuerstuhl, aber es ist schon so mittlerweile, dass ich so denke, also jetzt nur so als Beispiel, nicht von den Namen her, aber wenn so Leute wie Joko und Klaas vielleicht so den Kommentar machen würden, die so ein bisschen das lustig machen, die auch jünger sind, und also ihn nicht zerreden, aber so ein bisschen lustige Kommentare, die so also halb spontan und halb natürlich auch geskriptet sein müssen, weil während der Postkarten hat man ja nur 30 Sekunden. Genau. Will ich damit nur sagen, dass es dann, man versucht da jetzt im Vorentscheid so einen Kult irgendwie aufrechtzuerhalten mit Peter Urban, der eigentlich so seit ein paar Jahren nicht mehr da ist. Und deswegen denke ich halt auch so, erstens mal, wir verstehen ja alle die deutsche Sprache und dann muss mir eigentlich nicht noch einer erklären, oh, jetzt kommt der und der auf die Bühne und das muss ich dann irgendwie nicht mehr haben. Ne? Also, genau, das finde ich auch überflüssig. Es macht dich schon nicht besser. Also es hat überhaupt keinen Mehrwert für mich, wenn da jemand das noch vorher kommentiert, weil es eine Musiksendung ist, die auf Deutsch ist, wie du ja sagst. Und das ist einfach überflüssig. Also ich sag mal so, man hat ja Peter Urban ja damals als Stimme für verschiedene Countdowns und Moderationen mal genutzt, aber nur als Einspieler, das fand ich okay, als Mehrwert, so, ne, weil er dann auch die Nummern angesagt hatte, die Telefonnummern und so, das war ja auch okay, aber einen richtigen Kommentar, finde ich, wo er dann auch in der Box sitzt, das hatten wir ja auch letztes Jahr. Das ist einfach überflüssig. Das ist irgendwie. Und da kann er nun wirklich nichts dafür, aber er ist ja nun auch nicht mehr so gut zu Fuß. Und das ist natürlich dann auch nicht so fernsehtauglich, wenn er da am Stock irgendwie da in seiner Kabine aufrecht steht und wenn man ihn dann abfilmt. Also, das sind dann auch so Dinge, wo ich so denke, ja, da an der Stelle müsste auch der deutsche ESC ein bisschen moderner werden. Wahrscheinlich ist das aber jetzt so ein Rad, an dem man im Moment nicht dreht, weil man irgendwie andere Baustellen hat, an denen man da jetzt irgendwie gerade drehen muss. Also wie gesagt, Chapeau vor der, ich sag mal, Gesamtleistung für Peter Urban beim ESC. Aber ich glaube, das ist, und wenn man sich mal, das habe ich mal, dieses Jahr nicht, aber letztes Jahr irgendwann mal, beim 2017er ESC, wenn man da mal bei Twitter unter Peter Urban irgendwie mal sucht und so die Kommentare im Nachhinein, mein Empfinden ist so ein bisschen, die negativen Kommentare überwiegen sehr stark zu seinen Kommentaren. Und das ist auch ganz normal, das ist ja auch bei Fußballreportern so, dass manche sagen, oh, was redet der da jetzt wieder? Aber wenn das natürlich so stark überwiegt, dann muss man sich vielleicht auch schon mal tatsächlich über den einen oder anderen über die eine oder andere Geschichte dann mal auch Gedanken machen. Und ich sehe das auch, es ist jetzt kein Makel oder so, aber ich denke halt auch, das ist so, da will man so ein bisschen Wechsel wäre natürlich auf Dauer für einige schon seltsam, wenn jetzt auch mal eine andere Stimme da kommt. Aber ich glaube, wenn das gut gemacht ist und der Wechsel jetzt auch mal irgendwann passiert, ich denke, da wird auch auf Dauer irgendwann passieren. Also, da würde es nicht ewig machen können. Ich denke, da wird es noch sehr, sehr spannend werden, wer das dann macht. Es gibt ja einige Anwärter, sicherlich beim NDR, die das durchaus auch machen könnten. Hat das ja jemand schon anders auch gemacht zwischen den einzelnen Jahren, wo Peter Urban ja eine Operation hatte, wo er nicht konnte. Aber wer heißt ja nochmal? Tim vom HR war. Ist auf alle Fälle. Ja, genau. Ja. Der hat das ja auch gemacht. Hat das auch nicht schlecht gemacht, fand ich. Von daher, es gibt Potenziale beim NDR oder generell in der ARD, die das auch kommentieren könnten. Von daher muss man da jetzt nicht nach Nachwuchs extrem extern suchen oder so. Man hat den Nachwuchs da. Und ich glaube, das muss auch auf Dauer passieren, dass da ein bisschen Verjüngung bei dem Kommentar passiert. Das wäre ja auch, glaube ich, mal ein bisschen anderer, frischerer Wind in diese Kommentation reinzukriegen. Ja. Also ich glaube, diese Position sollte man tatsächlich, glaube ich, mit einem Radiomenschen besetzen, weil das sind Leute, die eben über die Stimme sozusagen sich präsentieren müssen. Wenn man da so Fernsehleute hinsetzt, wäre vielleicht auch in Ordnung, aber ich glaube, und da denke ich mal, die ARD hat zig Wellen, da wird es mit Sicherheit, keine Ahnung, 40, 50 potenzielle Kandidaten bestimmt geben, die das können, auch wollen und so weiter. Ich glaube, es ist immer so ein bisschen natürlich, man wird dann auch mit dem Vorgänger auch verglichen. Gerade, ich glaube, Peter Urban ist, glaube ich, mittlerweile der dienstälteste Kommentator, glaube ich, in der ESC-Welt. Und das ist natürlich, aber auch da ist es, glaube ich, so ein bisschen, wenn da jemand mit frischem Wind reingeht, der, sag mal, jetzt, wenn er die Position angetragen bekommt, sich jetzt das erste Mal mit dem ESC beschäftigt, die Dinge irgendwie anliest oder so, dann hat er natürlich auch nochmal einen ganz anderen Blick auf die Dinge. Peter Urban geht ja natürlich auch mit so einer gewissen Routine da jetzt rein und sagt, naja, das ist wieder das und das und wird so und so. Und das ist natürlich dann irgendwann, merkt man es dann auch an den Kommentaren. Also im Moment sie wiederholen sich auch in den, also was ich das Problem sehe, ist, dass einige Kommentare, wenn man das erste und zweite Halbfinale guckt, die Kommentare dann wiederkommen. Was okay ist, aber ich finde das irgendwie komisch, wenn du die gleiche sind, also dass die gleichen Songs genommen und die gleichen Kommentare vorgesetzt bekommst und die du eigentlich fast mitsprechen kannst, das ist nicht irgendwie cool. Also es macht dann auch irgendwie dieses Gucken dann irgendwie kaputt, weil du dann weißt auch, was du weißt dann auch, was der erzählt. Und das ist halt so ein bisschen schade. Also da würde ich mir auch so ein bisschen mehr Dynamik wünschen bei manchen Kommentaren irgendwie. Vielleicht auch in Zukunft, das hat man ja beim Junior Eurovision Song Contest gesehen, als Thomas Mohr den Kommentator dort gemacht hat. Der hat auch Twitter dort eingebunden in die Kommentation. Mhm. Das fand ich schon ziemlich genial, das so ein bisschen aufzulockern und auch ein bisschen Offenheit darin zu haben. Das kann man sich vielleicht auch mal, wenn das irgendjemand Neues machen sollte, irgendwann in Zukunft auch mal überlegen, das so ein bisschen zu öffnen und nicht mehr so ganz so stupide mit extrem so sehr vorgefertigten Text zu haben. Klar, man muss sich davor vorbereiten, finde ich auch sinnvoll, ist auch sinnvoll, aber so ein bisschen Offenheit da mehr zu haben, weißt du? Das würde dem Kommentar noch so ein bisschen lockerer machen. Also ein bisschen macht das, glaube ich, weil dafür hat er ja Lukas Heinzer da auch in der Kategorie sitzen. Er macht es nicht viel, aber so bei einigen, also alles, was so außerhalb der Song-Kommentare, da hört man dann manchmal so Dinge raus, wo man so denkt, ach ja, das habe ich jetzt auch gerade bei Twitter schon irgendwo gelesen, das hat er jetzt mit aufgenommen. Das finde ich auch nicht verkehrt. Man muss natürlich immer so sagen, so ein Kommentator hat ja nicht viel Zeit, also sprich die Postkarten, also das sind ja diese Einspieler vor den Liedern, wo dann der Künstler irgendwo durch die Walachei irgendwo im Gastland irgendwo rumläuft, irgendwas macht oder so. Und in dieser Zeit, in den 30 Sekunden, muss man natürlich dann auf den Punkt irgendwie was zu dem Song irgendwie halt sagen. Da kann ich nachvollziehen, dass man es irgendwie ein bisschen skripten muss. Und auch darüber außerhalb kann man natürlich, wenn die Punktevergabe ist oder wie auch immer. Aber so viel Raum ist natürlich da nicht. Klar. Und trotzdem glaube ich auch, dass man da so mit einbeziehen von Twitter oder man lässt irgendwie so ein Band unten mitlaufen und man macht es eben halt mit irgendwelche Morningshow-Leute, die so ein bisschen so auch wissen, wie man die Leute zum Lachen bringt. Also der Andi Knoll aus Österreich macht das ja auch so ein bisschen freier irgendwie und der ist ja in Österreich auch sehr beliebt irgendwie mit seinem Kommentar. Und dieses, jetzt hat sie uns den Schaß doch gewonnen irgendwie, das hat er mit Sicherheit nirgendwo geskriptet. Nee. Das ist gut, obwohl Peter Urban, ich glaube 2014 war das ja mal auch mal so ein Fuck irgendwie über die Lippen gekommen ist, als sie da das Feuerwerk da direkt unter den Kommentatorenkabinen irgendwie in Kopenhagen da gezündet haben und da war irgendwie so auch nicht drauf gefasst und nun waren ja diese Kabinen auch so ganz komisch aufgehängt, also immer wenn die Leute auf der Tribüne irgendwie mit den Füßen getrampelt haben, dann haben irgendwie die Kabinen irgendwie dann fast gewackelt irgendwie und so ähnlich war das da wohl auch und da ist das so vor Schreck dann auch mal so entwichen. Also das macht das dann aber auch irgendwie lustiger. Oder wenn Technik ausfällt, das darf es ja auch bekannt. Wenn irgendwie Technik ausfällt, dann muss man irgendwie mit dem Telefonhörer das kommentieren. Was natürlich tatsächlich bei ihm wirklich super ist, ist halt die Stimme, die er hat. Also es ist diese sonorige Radiostimme, das ist natürlich so eine Geschichte, die ja auch eine Rolle spielt. Das darf ja den Zuschauer auch nicht nerven, wenn da irgendwie einer so, ja, irgendwie mit so einer hohen Stimme oder so irgendwie redet. Das ist natürlich schon irgendwie was. Aber so, ich sag mal, auch so ein Duo vielleicht, Mann-Frau oder so, da wo es irgendwie passt, das wäre. Ja, so ein Duo wäre auch echt spannend, glaube ich. Genau. So zwei Leute, die das mal zu zweit auch machen, dass du zwei Stimmen hast und nicht nur eine. Das gab es ja schon mal mit Steven Gätjen, aber das mit Steven Gätjen war nicht so toll, das muss ich leider auch mal sagen, das war nicht gut, was Peter Urban und Steven Gätjen da gemeinsam bei ProSieben dann gemacht hatten. Da hat mich dann Steven Gätjen ein bisschen genervt, als er dann da das mitkommentiert hat. Ich glaube, so alleine ist zu zweit, da muss das Team auch stimmen. Da müssen diese, wenn das eine Co-Moderation dann ist, muss das halt auch zusammenpassen. Ne? Es gibt einige Länder, wo das so gemacht wird. Irgendwie. Genau, in Dänemark, also, glaube ich, wird das gemacht. Schweden wird das auch gemacht, glaube ich. Schweden machen das auch. Es gibt sogar teilweise Länder, wo dann auch dieses Duo immer mal gewechselt wird. Ja. Und dann irgendwie der ehemalige Teilnehmer dann mitkommentiert. Ich glaube, Måns Zelmerlö in Schweden macht das auch schon mal gemacht, das kommentiert. Also es wird immer gewechselt. Und das ist in Irland ist es zum Beispiel ganz mit. Unser jeder lieber Janche, der auch bei diesem Club 3 Band dabei ist und der kommentiert das ja. Obwohl er eigentlich Schlagersänger ist, also es gibt da schon verschiedene Varianten, es gibt teilweise Schauspieler auch oder auch ehemalige ESC-Teilnehmer, die das dann kommentieren, was auch nicht immer schlecht sein muss. Aber ich würde das, glaube ich, mal gut finden, auf Dauer wirklich einen neuen Kommentar in Deutschland zu haben. Aber das ist dann, glaube ich, da machen wir uns, glaube ich, nicht gerade beliebt, dass wir sagen, wir wollen Peter Urban nicht mehr. Ja, nicht so dezidiert, aber es ist halt natürlich auch da wichtig, dass man sich da auch weiterentwickelt. Also, und man muss ja, sagen, in diesem Jahr wird er dann schon 71. Also das ist natürlich dann auch so eine Geschichte, also wir wollen ihn natürlich, dass er auch 100 oder noch länger alt wird. Ich meine jetzt im Sinne von tatsächlich, wie lange er das so noch machen kann, sage ich mal, ganz vorsichtig. Also wie gesagt, ich ziehe den Hut, aber es gibt so Dinge, wo man dann so denkt, das wäre jetzt auch mal an der Zeit, da auch an der Stelle was Neues zu machen. Ne? Weil vor allem auch die Kommentare vorhersehbar sind. Mhm. Manchmal, ne? Also das ist halt immer ein bisschen schade, weil ich dann mir fehlt manchmal dieser etwas, also nicht, ich will jetzt keinen Terry Rogan dort haben, der nur auf dem ESC poltert, und ich möchte manchmal auch so ein bisschen, auch nochmal so ein bisschen einen Seitenhieb schon mal haben für einen oder anderen Song. Das passiert dann aber etwas unterschwelliger. Ist dann so ein bisschen kritischer, würde ich das schon mal interessant finden. Man muss es ja nicht verdummdödeln oder so, sondern aber so ein bisschen. Ein bisschen mehr Schmips, das wäre schon echt nett. Gut, dann sind wir so ein bisschen bei Peter Urban hängen geblieben. Ja, aber wir können ja mal weitermachen mit dem Vorentscheid. Also ja, genau, die Bühne soll von Florian Wieler gebaut werden, wie die Bühne ja auch in Tel Aviv gebaut wird. Mhm. Es wird eine LED-Wand geben, das können wir schon mal sagen. Das hat Thomas Schreiber auch genannt. Es wird eine LED-Wand geben. Die Bühne wird wohl auch ein bisschen offener sein als die es in Tel Aviv gibt oder die in Tel Aviv sein wird, weil die ist ja wohl auch sehr eng, also sehr eng gebunden und irgendwie auch von oben irgendwie zu. Das wird ja so ein bisschen aussehen wie ein Diamant. So ein Diamant oder so diamantmäßig aussehen. Und das wird aber beim Vorentscheid nicht so sein, weil man sich da ein bisschen öffnen möchte. Ich glaube, sie soll größer sein als letztes Jahr beim Berlin. Also da sagte auch einer auch am Dienstag bei diesem Livestream aus dem Kommentar, dass die Bühne wohl auch für Vox Club ein bisschen zu klein war, die ja zu sechst auf der Bühne standen und da ein bisschen beengt irgendwie da ihre Tänzchen machten. Und dafür ist wohl Platz, wobei es jetzt keine großen Bands oder so im Teilnehmerfeld geben wird. Haben wir ja auch nicht. Aber man macht es jetzt ein bisschen, also letztes Jahr war die Bühne halt wirklich, da hat man irgendwie tatsächlich alles ins Panel gesteckt und nicht in die Deko. So sah das auch ein bisschen aus. Und ich glaube, da machen sie ein bisschen mehr. Ja, ich habe mir nochmal aufgeschrieben, also den ESC wird Jaroslav Skerani inszenieren. Der hat auch den Auftritt von Michael Schulte und auch den ESC 2011 inszeniert. Genau, Florian Wieder hast du noch erzählt, hat das Bühnenbild designt. Falk Rosenthal ist der Media Content Designer, also der dann die LEDs macht, und Jerry Appelt, der macht das Lichtdesign, der hat auch schon das Lichtdesign vom ESC 2011 gemacht. Also es sind dann auch immer wieder die ähnlichen Leute, aber weil das eben halt auch Top-Leute in ihrem Gewerk sind, auf die man dann natürlich immer wieder mal dann auch zurückgreift, damit die Inszenierung dann eben halt auch top wird. Also die wird man dann auch bei einem Vorentscheid mit dazu packen, und die werden dann halt auch, ich glaube, der die Regie beim ESC 2011 gemacht hat, wird auch die Regie beim Vorentscheid machen. Ja, das habe ich gerade gesagt. Genau, ja, stimmt. stimmt. Ja, alles gut, genau. Und was interessant wird, ist, es wurde ja auch sehr, sehr diskutiert über mehr Sendungen im Stream, und da wurde ja die Meinung so vermittelt, dass, oder das Interesse so vermittelt, dass man sagt, man muss in dieser Einsendung sich halt auf einen Song einigen können. Was man ja beim ESC auch nur kann, ne? Sich auf einen Moment, man hat nur eine Momentaufnahme. Wie wir wissen, machen das einige Länder ja anders. Gestern lief Frankreich, die machen zwei Semifinale und ein Finale. Über die Schweden müssen wir nicht reden, die machen 7 Sendungen, das ist nochmal eine andere Hausnummer. Aber ich glaube, dass da dieser Aspekt zu sagen, man muss wie beim ESC sich an den Moment dann, an diesen Song gewöhnen, das teile ich nicht hundertprozentig. Denn ich glaube, da wir vor allem jetzt Leute dabei haben beim Vorentscheid, die man kaum kennt. Also die wir kaum kennen oder auch nur aus so ein bisschen kennen, wenn man so ein bisschen The Voice verfolgt vielleicht. Da sind ja einige Voice-Teilnehmer dabei. Aber ich glaube, wenn man sich an diesen Künstler gewöhnen kann in zwei Vorfinals, hat man, glaube ich, mehr davon, als wenn man versucht zu sagen, man muss es in einer Sendung durchpeitschen. Natürlich ist das in der ARD mit diesen Sendeplätzen nicht ganz so einfach, aber ich würde mir wünschen, wenn man mindestens ein oder zwei Sendungen davor noch hätte, um sich an diesen Künstler zu gewöhnen und auch eine Fanbase aufzubauen, die man so nicht aufbauen kann. Ja, ich weiß nicht, wie siehst du denn das? Und hinzu kommt ja noch, wobei ich mir da auch nicht so ganz sicher bin, ob das wirklich so war. Die Songs sollen auch erst dann beim Vorentscheid auch veröffentlicht werden. An dem Tag. Genau. Thomas Schreiber hat dann ja irgendwie noch gesagt, ja, wie im letzten Jahr, da bin ich mir nicht ganz sicher. Er hat das so hingedreht, naja, die Prinz-Blogger haben ja da irgendwie sich in Anführungsstrichen reingehackt in so ein iTunes-Portal aus Neuseeland, wo also die Datumsgrenze 12 Stunden vorher ist. Und dann hatte man vorher dann schon sich die Songs runtergeladen. Ich bin mir nicht sicher, ob auf dem neuseeländischen Portal irgendwie deutsche Songs wirklich immer alle finden sind. Du kannst das. Aber es fehlen manchmal auch ein oder zwei Songs. Das hängt dann immer so ein bisschen auch von der Plattenfirma und so weiter ab. Rechte zusammen, so, ja. Und ich hatte aber in Erinnerung, der Vorentscheid war am Donnerstag und ich glaube Montag oder Dienstag hatte man dann, also von der IWI, nicht IWI. Wie hieß denn die andere? Voice of Germany, die hat dann ja, da hatte man dann schon Mitte Februar dann irgendwie den Song gehackt. Man dann im Internet dann irgendwie auch schon vorgehört. Und ich hatte es aber in Erinnerung, also spätestens Montag oder Dienstag konnte man sich die Songs dann bei den Streamingdiensten seiner Wahl irgendwie anhören. Also das kann ich mir nicht vorstellen, aber wir bleiben mal dabei. Irgendwie, die werden nur an diesem Tag sozusagen veröffentlicht. Also jeder hat sozusagen einen ganz frischen Blick auf die Songs und auch auf die Auftritte. Und das ja sozusagen in einem, also der NDR hat so ein bisschen die Strategie, jeder soll diesen ESC-Moment haben, den ja der normale Zuschauer irgendwie halt auch hat. Ich bin mir jetzt mittlerweile nicht mehr so ganz sicher. Das kann natürlich jetzt so ein Wording sein beim NDR, dass man sagt, man kriegt jetzt einfach nicht mehr Sendeplätze, also stellt man es so hin, wir wollen diesen Moment und so weiter, deswegen haben wir nur irgendwie deswegen bieten wir nur eine Show an, weil vielleicht in der ARD nicht die Ressourcen dafür da sind, um noch irgendwie zwei Vorentscheide irgendwie zu machen. Und ich glaube, die Betreuung, wenn man jetzt sagen würde, man hätte jetzt 18 Titel, man würde jetzt irgendwie für 18 Leute ein Songwriting-Camp machen und so weiter. Oh ja, das wäre ein bisschen too much. Das wird natürlich auch ordentlich ins Geld gehen. Ich glaube, das ist so die Geschichte. Als ich mir das dann so angehört hatte im Livestream, bin ich aber tatsächlich auch ein bisschen umgekippt, dass ich so denke, ja klar, wir Fans wollen natürlich am liebsten schon vorher, also im Moment ist es gerade so, jetzt irgendwann Ende Januar geht zum Beispiel auch der Vorentscheid von Estland los. Da hat man jetzt, glaube ich, auch gefühlt seit Mitte Dezember oder Ende Dezember alle Songs auf der Homepage dann irgendwie und kann sich die Songs irgendwie alle anhören. In anderen Ländern ist das auch so. Norwegen veröffentlicht auch relativ frühzeitig seine Songs, bevor da überhaupt dann der Vorentscheid. Also ich glaube, da liegen dann so anderthalb Monate dazwischen. Also man kann sich da wirklich, man kann eine Fanbase aufbauen und. Es ist nur die Frage, ob das Gros der Zuschauer das auch so macht und das wahrscheinlich nicht. Und ob so diese Art und Weise so mit, Schweden ist da völlig außer Frage, sind andere, ja, Systeme. Vergleich. Aber es gibt ja Länder. Das ist kein Vergleich für Deutschland. Aber es gibt ja Länder, die sozusagen das Gedeck wie beim ESC machen, zwei Vorentscheide und ein Finale. Genau. Das wäre ja denkbar. Es ist nur dann wirklich die Frage, wird das wirklich auch vom Zuschauer so genutzt? Oder ist das so für ein paar tausend Fans wirklich relevant, dass sie das vorher irgendwie halt wissen müssen? Und dass sie unbedingt auch vor allen anderen die Songs kennen wollen und wie auch immer. Klar, wo ich jetzt den Livestream gehört habe, man kennt ja die Titel der Songs schon mal, können wir ja gleich auch nochmal vorlesen, beziehungsweise haben wir auch in den Shownotes irgendwie. Natürlich möchte ich jetzt auch gerne mal wissen, wovon handeln die. Wir wissen im Moment nur, das sind Abtempo-Nummern und es sind Balladen irgendwie dabei. Also kein, was hat er gesagt, kein Country, kein Hip-Hop oder so. Also Pop. Also normaler Pop. Es wird Pop sein, ja. So. Genau. Und also ich bin mir nicht ganz sicher, weil man muss ja auch dahingehend so ein bisschen weiterdenken, ob das vielleicht auch tatsächlich noch zeitgemäß ist mit mehreren Shows, keine Ahnung. Also so Ermüdungserscheinungen sieht man eben halt in Schweden, so wo das da. Ja, da wobei, hast du recht, das ist, ne? Wobei das liegt aber eher an der Songauswahl ist, dass eher die Interpretenauswahl eher problematischer ist. Ja. Das hat man diesmal, ich weiß nicht, also das hat man diesmal, glaube ich, nicht so ganz extrem. Da müssen wir mal sehen, was da für Songs kommen. Das weiß ja niemand so genau. Aber du hast schon recht, Ermüdungserscheinungen gibt es in Schweden. Aber ich glaube, das würde, also eine Sendung mehr, mindestens eine Sendung mehr, würde dem, ja, dieses nicht das Spannungsfeld rausnehmen, sondern eher diese Vermittlung zum Zuschauer, wie diese Sendung ist, nochmal ein bisschen anders verbreiten. Also ich glaube, ich würde nochmal mehr, also jetzt mal aus der produktionstechnischen Sicht würde ich, glaube ich, wenn ich eine Sendung sehe, ist ja bei The Voice auch so, wenn ich eine Sendung sehe, möchte ich halt auch wissen, was in der nächsten Sendung passiert. Und ich glaube, so ein kleiner ja, dramatischer Aufbau in einer Sendung, die dann zur nächsten Sendung fortgeführt wird, ist, glaube ich, auch noch mal so ein Ding, das sehr, sehr gut sein kann, was aber nicht muss. Also es ist halt auch so eine Gratwanderung, ob man damit erfolgreich ist oder nicht. Aber aus so Zuschauersicht würde ich, wenn ich die Leute nicht kenne und ich nicht weiß, wer mich da erwartet und ich nur eine Sendung Zeit habe, sozusagen mir den Künstler anzueignen oder den sympathisch zu finden oder nicht oder den Song gut zu finden oder nicht, das finde ich sehr, sehr schwierig. Also das ist so, als würde ich irgendwas Essen vorgesetzt kriegen und sagen, ey, das mag ich. Oh Gott, was ist das? Sieht so komisch aus, muss ich das denn essen? Also das ist ja zwar ein komischer Vergleich, aber ich finde es halt ein bisschen schade, weil man sehr viel Potenzial ja verschenkt, meines Erachtens. Also man andererseits ist natürlich so, wir haben diverse Castingshows, die eben halt so ablaufen. Und das ist dann so, wird dann wahrscheinlich auch eher so dann wahrgenommen, ach ja, ist wieder so eine Castingshow, so in der Richtung. Und so ist es dann halt natürlich eine ganz kompakte Sendung, in der alles drin ist. Mhm. Also ich bin ja auch immer eher so ein Freund, der sich gar nicht so sehr auf die Verpackung stürzt, sondern tatsächlich so, was sind das für Songs und was sind das für Auftritte, was sind das für Künstler? Artisten, wie Herr Schreiber gerne auch sagt. Mhm. Ja, ja, aber die Verpackung ist trotzdem wichtig. Es ist natürlich dann, ja, aber ich glaube, wir hatten letztes Jahr auch zum Beispiel in Frankreich, werden wir auch noch mal an anderer Stelle noch mal dann besprechen. Mhm. In Frankreich haben sie es letztes Jahr was ganz Neues gemacht, auch mit dem Gedeck zwei Semifinals und ein Finale. Da war die Show selber eigentlich eher so sehr altbacken, aber die Songs waren einfach geil. Und das hat das Ganze so ein bisschen nach vorne getrieben. Und natürlich hoffe ich, dass das jetzt beim deutschen Vorentscheid auch so ist, wenn es natürlich bei den Songs auch so müde bleibt, was ich aber im Moment eigentlich nicht vermute, weil man steckt da, glaube ich, im Moment sehr viel Zeit und Energie irgendwie halt rein, dass es wirklich gute Songs werden. Es sind ja irgendwie 30 dabei rausgekommen. Genau. Ich bin mir da nicht so ganz sicher, weil ich hatte mir da so auch dann so notiert, denken wir das wirklich immer nur so in unserer Bubble und vielleicht ist das da draußen gar nicht so das Thema, dass der normale Zuschauer sich sagt, ach ja, da ist der deutsche Vorentscheid, das ist ja auch in Deutschland mit einer Sendung schon über Jahrzehnte gelernt. Das haben wir ja so, ja, es gibt ein paar Ausnahmen. Gut. Es gibt unser Song für Oslo. Da gab es so zwei, drei Jahre sowas Ähnliches wie eine Castingshow. Aber ansonsten ist das ja in Deutschland mehr gelernt, dass es irgendwie eine große Show gibt, in der sich irgendwie, sagen wir mal, 12 oder 15 Kandidaten, jetzt sind es irgendwie 7, manchmal, wir hatten auch schon welche, da waren dann auch nur 3 zur Auswahl. Naja, richtig, mehrere Jahre hatten wir das mal. Und das war eben halt, und ich glaube, wenn man das so sieht, das sind ja auch so Entwicklungen. Und ich bin mir nicht ganz sicher, natürlich würde ich das gerne feiern. Wir haben ja jetzt gerade die Vorentscheidsaison irgendwie begonnen. Jedes Wochenende ist jetzt irgendwie irgendwas. Was. Und jeder kann sich in das Land seiner Wahl heute mit den Livestreams und so weiter da so reinschalten. Und das ist halt wirklich eine sehr coole Sache. Aber ist die Frage, sind vielleicht diese Länder alle noch Zeit? Also es hat jetzt zum Beispiel Litauen hat schon vorletztes Wochenende angefangen. Da ist ja gefühlt, die machen ja schon immer ein halbes Jahr vorher ihren Vorentscheid so ein bisschen. Ja. Und das ist wirklich langweilig. Da haben sie dann, ich glaube, in jeder Runde, ich glaube, 18 Vertreter. Also ich glaube, die nehmen jeden, der sich da irgendwie meldet beim litauischen Fernsehen. Und das ist wirklich sehr müde. Und dann sitzen da irgendwie so, gut, die kennt man jetzt nicht, aber irgendwelche Leute aus der Musikbranche da an so einem Tisch so, sehen so ein bisschen aus wie von einer Muppet-Show irgendwie und sagen dann irgendwas über die Künstler. Und da frage ich mich auch manchmal so, ist das wirklich noch alles so zeitgemäß? Also vielleicht ist es so, macht einfach erstmal, ich meine, letztes Jahr war ja nun der deutsche Vorentscheid sehr, sehr schlecht, würde ich jetzt mal sagen. Und wenn man da jetzt mal wenigstens in die eine Show so ein bisschen sein Herzblut reinsteckt, dann kann man vielleicht noch mal drüber nachdenken mit mehreren. Aber ich glaube, im Moment ist es auch eher, vielleicht ist die Strategie wirklich die bessere, auch bei den Songs. Die meisten Leute hören zum ersten Mal nachher im ESC-Finale den deutschen Song. Und vielleicht macht das auch irgendwie, spielt das auch eine Rolle. Wer weiß. Also ich glaube die Inszenierung der Sendung selber. Ich glaube, wir können jetzt Song inszenieren, das können wir jetzt, das haben wir jetzt bewiesen. Mhm. Aber wir müssen auch die Inszenierung der Sendung selber, des Vorentscheids mal ein bisschen vorantreiben. Das ist das große Problem. Ich möchte unterhalten werden. Letztes Mal wurde ich nicht unterhalten. Es war sehr, sehr abstrus. Manchmal habe ich mir auch gedacht, was machen die denn da für eine seltsame Produktion? Wie habt ihr denn dieses Voting da hat gemacht, das was keiner so richtig, gut, man konnte es halt einigermaßen verstanden, aber warum muss das Panel jetzt erst die Sachen ansagen, dann die anderen das? Das war alles so ein Kuddelmuddel und es war teilweise auch nicht gut moderiert, muss ich mir auch mal so sagen. Mhm. Und es war irgendwie von der Produktion her eigentlich vom Niveau her ziemlich schlecht. Mhm. Also erwarte ich von einer öffentlich-rechtlichen Anstalt ein bisschen mehr Kompetenz, was so Produktion angeht. Und das war ziemlich schlecht beim letzten Mal. Ja, das konnte man auch vor Ort. Ich war ja letztes Jahr in Berlin ja auch vor Ort. Man konnte das auch sehen. Das ganze Ding war mit der heißen Nadel gestrickt. Und man hatte so das Gefühl, das ganze Konzept stand irgendwie erst 2 Wochen vorher wirklich richtig fest. Und ich glaube, jetzt glaube ich, schrauben sie auch immer noch an dem nächsten Vorentscheid. Das ist auch ganz normal, dass man bis auf die letzte Minute da. Aber es war, also wenn ich jetzt irgendwie so sehe, Barbara Schöneberger hatten sie letztes Jahr nicht bekommen, weil sie dann Terminschwierigkeiten hatten. Das heißt, sie waren sich wahrscheinlich sehr lange im Voraus noch nicht so ganz einig, wie sie es machen würden. Mhm. Und dann war vielleicht so der Timeslot, wo man dann eben eine Barbara Schöneberger noch buchen kann, die wahrscheinlich über 2, 3 Jahre hinweg irgendwie schon ausgebucht ist, noch zu bekommen. Aber man wollte da jetzt dieses Jahr, weil das muss man ja sagen, sie ist ja nun sehr routiniert und ich glaube, sie hat ja auch schon das Kümmert-Gate super weggeriert und so weiter. Solche Leute, weil da kann ja alles passieren. Das haben wir ja nun schon in den letzten Jahren dann mitgekriegt. Und Linda Zervakis, die macht dann eben halt dann schön diese Green Room-Interviews, glaube ich, so in der Richtung wird das irgendwie laufen, weil man muss es leider sagen, also so mehr als Tagesschau kann sie dann, glaube ich, zumindest im Moment auch nicht, dass man das dann eher so macht, ja, dann probier dich nochmal im Green Room irgendwie auf. Ich kann mir vorstellen, dass sie, ich meine, wir haben ja alle auch in den Kommentaren überall bei eurovision.de und so weiter auch mal unsere Kommentare dazu abgelassen und das werden die dann auch gelesen haben und der NDR wird schon gesehen haben, dass er da bei der Vorentscheidung für nächstes Mal auch Handlungsbedarf hat. Definitiv, und, bitte, ne? bitte, also das, bitte schraubt an der Inszenierung der ganzen Sendung, also ja, wie das aufgebaut ist, wie die Moderationen sind, wie man diesen Voting-System erklärt und ja, also es hat alles sehr, sehr, sehr nicht funktioniert, also es war so ein bisschen amateurhaft. Wobei ich glaube, sie haben sich ja noch nicht so über den Ablauf irgendwie unterhalten, wobei ich glaube, wenn man das mal hochrechnet, sie werden, ja, glaube ich, letztlich nur alle Songs einmal spielen und dann wird es eigentlich schon zur Abstimmung gehen. Also ungefähr wird ja, wenn man jetzt so sagt, das sind ja acht Beiträge, mal drei sieben. Sind dann 21 Minuten alleine Songs, ungefähr die doppelte Menge, also sprich irgendwie gut, sagen wir mal 50 Minuten oder eine Stunde, wird ja schon alleine draufgehen, um die Songs zu machen. Dann müssen sich die internationalen Jurys, die das dann zum ersten Mal auch hören, erstmal beraten. Das dauert ja auch eine Zeit. Und wenn sie sagen, da haben sie also mehr als ein Intervalleck, dann wird da wahrscheinlich in der zweiten Stunde auch irgendwas passieren. Und dann würde es schon zur Abstimmung gehen. Ich glaube, die werden kein Superfinale noch irgendwie einbauen. Nee, das gibt's nicht. Nee, das hat man ja auch letztes Jahr nicht. Das kann ich mir nicht so recht vorstellen. Also von daher wird's ja dann für den Zuschauer auch ein bisschen einfacher zu erkennen, wie das Ganze irgendwie halt abläuft. Und hoffentlich nicht 100.000 Schnelldurchläufe, sondern vielleicht mal zwei oder drei. Das würde ja dann irgendwie halt auch reichen. Und ich glaube, so, das macht ja auch Sinn. Also es ist ja nach wie vor so, selbst einen normalen ESC-Fan zu fragen, wie haben die denn eigentlich ihren Song gefunden, so mit Panel und so weiter, das kann dir auch keiner erklären. Also da musst du schon sehr stark irgendwie einsteigen. Wir haben das übrigens auch noch mal in den Shownotes auch noch mal aufgeschrieben, wie es dazu gekommen ist. Das könnt ihr dann auch noch mal genau nachlesen. Soweit dazu. Ach ja, übrigens auf der Internetseite www.escgreenroom.de, da haben wir auch noch mal zusätzliche Informationen. Und auch Shownotes zu dem, was und wir Streams heute, und alles genau. Mögliche. Ihr findet alles bei uns. Naja, alles nicht. Wir haben aber nicht alles, aber fast alles. Und wir haben über eine Sache noch gar nicht geredet. Man kann keine Matratzen bestellen. Wir haben, nicht für nur 90 Euro. Nein, wir haben über eine Sache noch nicht geredet, über den siebten und das siebte Duo, ja, was dazugekommen ist, so The Sisters. Das ist, der Song heißt auch Sisters, nee? Es geht um Schwester. Moment, ich habe nämlich vorhin auch noch mal geguckt, wie rum ist es jetzt richtig? Ja. Also die Gruppe heißt Sisters und der Song heißt Sister, genau. Ah, okay. Ja. Sister, Schwesters, Schwestern und Schwester, okay. Mhm. Sehr kompliziert. Mal gucken, da bin ich aber gespannt, was das Duo da uns da vortragen will. Das ist nämlich ein Complete Act, also ein Act, der komplett schon fertig war und sich dort beim Vorentscheid beworben hat und der dann auch nochmal durch das Panel gelaufen ist. Da bin ich echt mal gespannt, was uns da erwartet. Ich habe keine Ahnung. Ich kann mir das auch noch nicht ganz zusammenreimen, was da für ein Song kommt, aber also, ich bin gespannt. Also ich hatte hier so eine Pressemitteilung vom NDR bekommen. Also eine nennt sich Carlotta Truman, kommt aus Hannover. Ja? Gewann bereits mit 12 Jahren den deutschen Rock- und Poppreis für in 5 Kategorien, unter anderem als beste Solosängerin. Gemeinsam mit Revolverheld trat sie 2014 auf dem NDR2 Papenburg-Festival vor 25.000 Zuschauerinnen und Zuschauern auf. In dem Jahr stand sie auch im Finale von The Voice Kids. Anfang 2018 war sie in Willkommen 2018, ach so, bei diesem komischen mit Kerner und Kiwi. Naja, Kiwi am Brandenburger Tor, genau. Ganz schlimme Sendung. Irgendwie, die kann man eigentlich tatsächlich Silvester nur besoffen irgendwie halt dann auch ertragen. Aber kannst dann ein Trinkspiel draus machen. Und das hat sie zusammen mit Alex Christensen und dem Berlin Orchestra live vor dem Brandenburger Tor im ZDF gemacht. Und Laurita kommt aus Königsau in Rheinland-Pfalz und wohnt inzwischen in Wiesbaden. 2002 konnte sie mit 10 Jahren den Kiddie-Contest im ZDF für sich entscheiden. Ach. Da habe ich auch ein YouTube-Video auch gesehen. Da war sie eigentlich schon, wie alt war sie da? Ich glaube so 10 Jahre alt oder so. Da hat sie, also das sieht man ja manchmal schon an Kindern, dass man so denkt, Ja, da kann noch mal irgendwie was werden. Also die hatte schon als Kind Präsenz, muss ich mal sagen. Und nach Beendigung der Schule begann Laurita eigene Songs zu schreiben und bekam ihre ersten musikalischen Jobs als Backing Vocal bei der Tour von The Voice of Germany. Aktuell ist sie Backing Vocal bei Lena. Und zurzeit komponiert sie, komponiert und produziert Laurita Songs für ihr erstes Album. Also steht so ein bisschen auf dem Absprung in eine höhere Karriere, würde ich mal sagen. Schauen wir mal. Ich kenne die beiden jetzt sonst weiter so nicht. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Also, ja, sie hat, das war wohl jetzt der Part. Es gab ja diese, schon im letzten Jahr, dieses mit dieser Panel-Auswahl und die, das Eurovisions-Panel und die internationalen Jurys suchen sich dann eben halt Künstler dann raus, die dann beim Vorentscheid antreten und gut war. Und das haben sie jetzt so ein bisschen eröffnet, wobei, das ist so ein Punkt, was ich ehrlich gesagt ein bisschen doof finde. Man versucht jetzt irgendwie so über Panel und so weiter, so auch so teilweise mit mathematischen Mitteln irgendwie da. So wie auf Preisbrett geplant, so, weißt du, so, ja. Ja, also ich glaube, da ist schon was dran, dass man eben halt irgendwie sich Leute aussucht, die so einen Allgemeingeschmack haben und die sind so ein bisschen so repräsentativ für Fernsehzuschauer und so weiter. Und es hat ja bei Michael Schulte ja auch mehr oder weniger ja auch geklappt mit dem vierten, nicht nur mehr oder weniger, sondern es hat geklappt mit dem vierten Platz. Und dann sagt man auf einmal, jetzt lassen wir aber außerhalb dieser Regeln einfach komplett Leute noch mit dazu. Und ich sag mal, sollten die beiden jetzt gewinnen, könnte man ja tatsächlich zu dem Schluss kommen, ja, und wozu habt ihr das jetzt mit dem Panel gemacht? Gemacht, genau, ja, richtig. Wozu also, habt ihr das ganze Panel-Kram gemacht? Dann wird sozusagen dieses System so ein bisschen dann selber in Frage gestellt. Und wir haben ja nun auch bei den beiden Jahrgängen, in denen das Clubkonzert mit dazugenommen wurde, was so ähnlich ist wie Complete X, und die haben immer gewonnen. Und dann war es natürlich immer so ein bisschen unter dem Motto, nö, wir lassen die sogenannten Underdogs, die lassen wir dann gewinnen, weil wir wollen nicht mehr diese, diese großen Stars und so weiter, die ja sowieso schon irgendwie da ganz groß dabei sind und im Geschäft sind und so weiter. Und da, ich sag mal in Anführungsstrichen, vielleicht ist der Song ja wirklich so, dass er einen irgendwie wegballert. Aber wenn die beiden wirklich gewinnen sollten, dann kann das natürlich zu einer Diskussion führen. Ja, warum macht ihr denn eigentlich dann dieses Panel? Und warum macht ihr dieses, dieses Ding mit dem mit der internationalen Jury. Also das erschließt sich mir nicht so ganz. Also das finde ich ein bisschen seltsam. Das Interessante ist übrigens, das Interessante ist über Laura Kestel war auch Backgroundsängerin bei Lena. Also habe ich sie, aber auch eben vorgelesen. Ja, hast du gesagt, ja richtig, hast du recht. Aber du hast schon recht, wenn dieser Complete Act gewinnt, dann stellt sich dieses ganze System überhaupt in Frage. Also warum macht man das dann? Und das wird jetzt noch spannend. Da muss der Song aber wirklich gut sein. Da bin ich mal echt gespannt, wie das ist. Wir wissen ja jetzt auch die Songnamen von allen Künstlern. Von daher, das sind leider, muss man ja sagen, nur englische Songs. Nur englische. Ich hätte jetzt mal gedacht, es kommt endlich mal ein deutscher Song. Das, also wobei, da muss ich ganz ehrlich sagen, da muss man, glaube ich, dann auch mal tatsächlich eine Lanze für den NDR brechen. Das geht natürlich auch immer nur, wenn dann auch gute Auswahl an deutschen Songs auch da ist. Ja, das stimmt. Ich glaube, da müssen sich dann tatsächlich wohl auch ein bisschen die Komponisten auch ein bisschen noch anstrengen und dann mehr deutsche Songs auch einreichen. Weil, und das glaube ich Ihnen auch tatsächlich an der Stelle auch mal, Sie haben ja keine Sprachvorgaben. Da wurde auch im Livestream sogar einmal gefragt, könnte auch ein französischer Song. Ja, klar. Und da hat dann Schreiber gesagt, ja, also es gibt keine Restriktion darüber, wir wollen jetzt, oder wenn einer auf Isländisch irgendwas bringt, dann machen wir das auch. Estland hat ja auch einen deutschen Song irgendwie in seinem Repertoire. Katze, und die Katze. Genau, genau. Da können wir ja dann auch nochmal eingehend drüber sprechen, wenn es dann soweit ist. Also da ist halt, oder hier mit wie heißt sie denn nochmal aus Österreich? Zoe, die dann auch mit dem französischen Long DC irgendwie 2016 angetreten war. Also das glaube ich tatsächlich, und da ist wahrscheinlich an der Stelle so die Künstler und Komponisten auch gefragt, wirklich auch mal dann mehr deutsches Zeug dann auch wirklich dann einzureichen, was auch wirklich eine Chance irgendwie halt hätte. Also, und vielleicht vom Text her ein bisschen so, auch dass es vielleicht für Leute, die kein Deutsch verstehen, trotzdem sich harmonisch irgendwie anhört. Ne? Das ist ja so, richtig. Weil Deutsch ist eigentlich eine tolle Sprache auch, wie andere Sprachen auch. Also Deutschland hat so eine eigene Klangfarbe. Wenn das gut und modern produziert ist, ist das durchaus etwas, was funktionieren kann. Also deswegen würde ich mir, also nicht, dass ich die Künstler jetzt dazu zwingen würde, wir müssen jetzt ein deutsches Lied haben, sondern ich würde mal wünschen, dass sich jemand das traut. Ja. Zu sagen, ich nehme bewusst einen deutschen Song, weil ich erstens mit Deutsch die Gefühle besser vermitteln kann als mit Englisch. Was natürlich eigentlich für viele andersrum eher ist, weil die englische Sprache ein bisschen einfacher zu vermitteln ist. Aber wenn du einen guten Song hast, der auf Deutsch funktioniert, warum nicht? Hm. Und das muss man, glaube ich, noch mal anders vermitteln. Ich weiß nicht, wie man das hinbekommt, aber das wäre noch mal so ein Wunsch, den man irgendwie auf Dauer hinbekommen könnte, dass man zumindest mal einen deutschen Song dabei hat. Das, ja, ja. Also so ist es. Ich glaube, wenn man mal Estland zum Beispiel, ich glaube, da haben die ja auch irgendwie 4 oder 5, die dann auch auf Estnisch dann irgendwie auch sind. Das sind, glaube ich, so um die auch so 15 oder 18 Songs. So, und ich glaube, in der Ausbeute, wenn wir jetzt sagen, wir haben 7 Künstler, dann sollte da auch tatsächlich mindestens einer dabei sein, wenn nicht sogar 2 irgendwie. Aber es muss halt dann sich da harmonisch irgendwie tatsächlich einfinden. Ne? Genau, es muss ja auch, ich meine, da das Panel ja den Song auswählt für den Künstler. Und es gab ja wohl auch, wie es im Stream so gesagt wurde, es gab wohl auch Songs, die so in der Mitte waren. Hm. Dass es 2 Songs gab, die gut waren für den Künstler. Und jetzt der Künstler sich selber jetzt aussuchen kann, welchen er nehmen will. Hm. Ja, also, aber es ist ja so, dass der Künstler immer selber die Entscheidung trotzdem trifft, welchen Song er nimmt. Hm. Also unabhängig davon, ob das Panel sagt, wir wollen jetzt, der Song wäre gut und der nicht. Aber der Künstler hat immer noch selber die Entscheidung, ich möchte diesen Song oder diesen Song haben. Ja, das ist auch besser. Also ich glaube, ja, so, besser. Ja, ja, ja. Wenn man sich überlegt, Joy Fleming damals, die dann in dieses grüne Kleid da irgendwie reingezwängt wurde, so unter dem Motto, du ziehst das jetzt aber an, und sie wollte das gar nicht und hat sich da, dann fühlt sich ein Künstler auch schon gleich wieder ein bisschen oder eine Künstlerin unwohler in ihrer genau. Haut. Und das ist, glaube ich, alles natürlich. Glaube ich, ist es ja nicht verkehrt, sich dann auch in Anführungsstrichen von Profis dann auch beraten zu lassen, was besser ist und was nicht gut ist. Das ist ja auch, immer so eine Teamentscheidung, aber so generell muss genau. Das schon jeder, also ich glaube, wenn du Michael Schulte jetzt auf einmal so nach Werker Serdrutschka Art irgendwie da auf der Bühne tanzen lassen würdest, das wäre einfach der ist einfach norddeutscher, das stelle ich mir gerade Junge, vor, das ist keine netter gute Junge Idee. Und so weiter und der macht solche Songs wie jetzt letztes Jahr in Lissabon so, und das muss man immer so ein bisschen wer irgendwie flippige Lieder macht, den kannst du nicht auf einmal in so eine Ballade zwängen. Also das, das ist halt auch. Jedenfalls hat auch Schreiber und Pelander jedenfalls beschrieben, dass das Teilnehmerfeld sehr, sehr dicht sein soll. Sie hätten wohl im letzten Jahr eine Ahnung gehabt, wer gewinnen könnte. Ob es jetzt Michael Schulte war, das haben sie jetzt nicht gesagt, aber es sei kein wirklicher Favorit im Vorhinein irgendwie ausfindbar zu machen. Das kann natürlich jetzt daran liegen, dass sie natürlich voll in den Songs und so weiter drin sind, dass sie natürlich auch jetzt nicht mehr so dieses blanke Gehör haben, was wir dann haben werden, wenn wir uns das erste Mal die Songs irgendwie anhören. Mhm. Aber jedenfalls, glaube ich, spricht es schon mal dafür, dass Entschuldigung, dass der Erfolg von Michael Schulte sicherlich auch einige Künstler dazu bewegt hat, sich dieses Jahr mal zu bewerben. Ich bin gespannt, was uns da erwartet. Wir können ja mal ein bisschen die Songnamen durchgehen, wenn du möchtest. Mhm. Mal zu gucken, was könnte da kommen? Also ich weiß, dass von dem einen, vom Linus zum Beispiel, es ein Abtempo-Nummer sein wird. Mhm. Das hat er irgendwie bei Instagram mal beschrieben oder auch in so, der macht ja auch so gerne so Livestreaming-Geschichten, und da erzählt, er hätte eine Abtempo-Nummer. Mhm. Es wird keine Ballade bei ihm sein. Der Song soll Our City heißen. Our City. Mhm. Okay. Our City. Unsere Stadt. Keine Ahnung. Also das wird eine Abtempo-Nummer, definitiv. Mhm. Was haben wir noch so? Ja, also die haben es hier so nach Alphabet gemacht. Also Ellie Ryan, Where You Love. Heißt der Song, ist von ihr geschrieben und von Michel Leonard, Thomas Stengard und Tamara Olorga. Ja, Olorga. Okay. Thomas Stengard kennt man wahrscheinlich, der hat das Lied von Emily the Travis geschrieben, Only Teardrops. Mhm. Okay. Ja? Ja? Ist auch im Songwriting Camp entstanden. Ich gucke gerade mal, ob es einige nicht. Ja, so. Ach nee. Doch, also die meisten sind im Songwriting-Camp irgendwie entstanden. Ja, also wir können es ja noch mal ganz kurz machen. Also B.B. Thomas, Diamonds, also Dämonen. Mhm. Sie hat es selber geschrieben. Dann Andrew Tyler, Ricardo Bertilol und Tim Schuh. Das ist ja der, glaube ich, aus Dänemark 2011. Genau. Come on, Voice, Come on, Girls. Genau. Das, wo ich auch bis heute immer noch überlege, wo ich sonst schon mal gehört habe. Aber das ist Dann, ja, Linus Bruns, hast du gesagt, das heißt Our City, ist von ihm geschrieben. Genau. Dave Roth, dann Pat Benzner, Serhat Sarkin und Simon Reichert hat das geschrieben. Simon Reichert. Ach so, genau, das war nur die Musik, ja? Und den Text ist auch von ihm. Und wer ist da noch? Nee, und dann Gianna Ross hat dann den Text auch noch mitgeschrieben, genau. Gregor Hegele, Song heißt Let Me Go, ist auch von ihm geschrieben, von Jonas Schandl, David Jürgens und wieder Tamara Olorga, auch im Songwriting Camp. Dann haben wir Sisters von, mit dem Song Sister, Musik und Text. Laurel Barker, Marien Kaltenbacher, Tom Oehler und wieder Thomas Steengart. Lily Among Clouds nennt ihren Song Surprise, hat sie auch selber geschrieben. Sie heißt Elisabeth Brüchner. Und die Musik hat, da hat sie noch Udo Ringlin noch unterstützt. Und kenne ich jetzt nicht, aber ja, machen wir weiter. Und Makeda, The Day I Loved You Most, Musik und Text Makeda, Tim Uhlenbrock, Calvin Jones und Christine Bogarn. Also ich glaube tatsächlich bei den Textern und Komponisten, das sind schon, glaube ich, auch so Namen, die dann sicherlich so jetzt in der Öffentlichkeit Tim Uhlenbrock ist Schauspieler auch. Der ist, ist okay, hat auch hat beim Kinderkanal Sachen produziert, okay. Und ist auch Sänger. Ja. Okay. Also wie gesagt, gut, wir kennen die Songs irgendwie noch nicht. Man kann sich da jetzt nicht so Wir sind ja in der letzten, wenn ihr die Episode noch nicht gehört habt, in der Episode 22 sind wir schon mal auf die ersten sechs schon mal eingegangen. Was man da so ungefähr erwarten könnte von den Künstlern, das könnt ihr euch ja dann noch mal anhören. Übrigens, Tim Morten Uhlenbrock hat unter anderem auch Songs für Madeleine Juno geschrieben. Also, der ist dann nicht ganz unbekannt. Also, für Madeleine Juno hat er ganz viele Sachen geschrieben. Ja. Also, von daher 2016, also von daher gucken wir mal, was da rauskommt. Ich denke, wir werden auch ein paar Laden dabei haben. Ich denke, wir werden eine gute Mischung haben an Stilmittel. Ja, es sollen also so Abtempo-Nummern, es sollen wohl Balladen, es soll wohl auch irgendwie eine Nummer dabei sein, wo man wohl zu Tränen gerührt ist. Hoffentlich nicht, weil der Song so schlecht ist, sondern weil er so gut ist. Wir werden mal sehen, was da so ist. Wir wollen ja jetzt nicht, was wir nicht wissen, irgendwie gleich negativ machen, nee. Aber man ist ja ein bisschen gebranntes Kind, was so die letzten Jahre Deutschland beim ESC angeht. Und nur dieses eine Mal von Michael Schulte, den vierten Platz, das macht natürlich noch keinen Frühling. Also ich sag mal so, wenn so diese Erfolgsschiene die nächsten drei Jahre so weiterläuft, dann kann man sagen, okay, sie haben jetzt so einigermaßen den Eurovisionscode irgendwie ein bisschen geknackt. Und dann kann man so in der Richtung irgendwie weitergehen. Also mal gucken, man ist da auch ein bisschen in Anführungsstrichen kleinlauter geworden. Da wurde ja dann auch gesagt, ja, also wir arbeiten auf die Top Ten hin. Sagen sie aber immer. Aber der Sieg, ja gut, das sagen sie ja jetzt seit letztem Jahr. Also sonst hat man ja eigentlich sich noch nie gewagt zu sagen, wir schaffen Top Ten. Aber es ist natürlich so, und dann sind sie so ein bisschen, backen kleine Brötchen und sagen, also der Sieg ist natürlich dann von so vielen Komponenten abhängig. Aber natürlich tritt man bei so einem Wettbewerb an, weil man gewinnen will. Und das, finde ich, ist ja auch dann die richtige Einstellung irgendwie auch dazu, ne? Ja, ich gucke gerade, ob ich hier noch irgendwas habe. Ja, sie haben dann noch mal über, so ein, zwei Sachen habe ich noch. Also sie sind noch mal auf Drangsal eingegangen, weil der sich ja ein bisschen ausgekotzt hätte, dass er nicht angesprochen worden wäre dann oder die keine Absage bekommen hätte vom NDR. Von Seiten des NDR hieß es, dass Christoph Pelander wohl dem Management eine E-Mail irgendwie geschrieben hätte. Und sie müssten sich dann selber noch mal ihr Postkorb irgendwie noch mal durchgucken. Da würde die E-Mail dann, glaube ich, auch sein. Ja, genau. Also das, ach, das ist irgendwas von NDR und ist nicht angekommen. Also ich finde es, ehrlich gesagt, so mittlerweile ist es für mich auch so ein bisschen, dass ich so denke, na ja, komm, Junge. Also er scheint ja noch nicht mal unter die Top 50 gekommen zu sein. Und da so abzuhaten, das finde ich irgendwie, und damit ja, im Grunde genommen so die Brücken so auch für zukünftige Teilnahmen auch so ein bisschen kaputt zu machen. Ja, ich glaube auch. Und das finde ich dann auch tatsächlich ein bisschen doof. Dann haben solche Leute auch beim ESC auch tatsächlich nichts zu suchen. Das hat auch mit Charakter, das sind keine guten Charakterzüge. Ja. Auch nicht. Also das verkauft sich ziemlich unsympathisch dann auch, ne? Also so ein bisschen über den Hemisphären hinweg. Das ist halt ein bisschen, es ist halt für einen Künstler ziemlich schlecht, wenn du nicht die Sympathien hinbekommst, die du brauchst, um so einen Wettbewerb zu gewinnen. Und das hätte er wahrscheinlich dann nicht gehabt. Also ich glaube nicht, wenn er jetzt in der Sendung wäre, wäre er, glaube ich, hätte er ziemlich, ziemlich, ja, ich glaube auch nicht so gut abgeschnitten, wie man das. Ja, das weiß ich nicht. Also musikalisch hätte ich ihn da tatsächlich auch gesehen. Nur das muss auch ein bisschen menschlich, sage ich jetzt mal, ein bisschen sauber bleiben. Also und so wie er sich dann da so, er hat ja da auch über mehrere Tage auch bei Instagram sich über die Insta-Story dann über den NDR und ESC ausgekotzt. Und ich muss mal sagen, wenn ich mal irgendwie, ich sag mal, wenn ich irgendwo in einem Spieleabend irgendwie und ich gewinne mal nicht, dann kann ich auch nicht irgendwie das Brett wegschlagen und oh, finde ich scheiße und ihr seid alle doof. Man muss schon auch ein bisschen verlieren können. Und dann hat es eben halt in dem Moment nicht gepasst und es haben eben 100 Leute beziehungsweise 20 haben sich da drüber gebeugt und haben sich das irgendwie angehört und fanden es nicht gut. Und insofern muss man das dann akzeptieren. Das ist dann einfach mal so. Das Leben geht ja auch weiter, aber da muss man dann irgendwie nicht so irgendwie abhaten. Genau. Und eine Sache kann ich ja auch noch mal sagen, ich habe auch noch eine Frage gestellt, die ist da tatsächlich auch dann so mehr oder weniger auch dann beantwortet worden. Also man könnte sagen, gegenüber dem ESC Green Room hat der NDR das und das geantwortet. ich hab einfach noch mal gefragt, wie man denn den deutschen Act über das ARD-Morgenmagazin hinaus im Fernsehen präsentieren will. Und die Frage ist eigentlich in meinen Augen nicht wirklich so ausreichend beantwortet worden. Ich habe dann auch noch gefragt, wie man das so zum Beispiel in Social Media vielleicht dann auch noch irgendwie weiter hinaustragen will, weil das ist ja nun mittlerweile so Twitter, Instagram, Facebook ist ja nun auch irgendwie, sind so Kanäle, die man ja heute auch bei solchen Geschichten bespielen muss. Es ist zunächst wohl wieder geplant, dass der deutsche Act irgendwie bei der Helene Fischer Show wieder antritt. Die soll am 16.03. im Ersten sein. Eventuell wohl auch wieder im Wettbewerb mit dem österreichischen Beitrag. Das haben sie ja im letzten Jahr. Du meinst beim Schlagerboom? Das genau. Und das haben sie dann eben letztes Jahr mit Michael Schulte und auch mit Cesar Sampson ja irgendwie gemacht. Ich glaube, Cesar Sampson hat das, glaube ich, sogar auch gewonnen. Ja, lustigerweise, ja, ihr habt zu Recht. Da war dann schon so ein bisschen mal so erkennbar, oh, der österreichische Beitrag kommt ja ganz gut an. Und das hat ja auch beim ESC irgendwie auch ganz gut geplant. Naja, und sie machen eben halt so auch ein bisschen mehr oder weniger das übliche Gedeck, also NDR Talkshow, Bommes und Tietjen. Und dann machen sie auch diverse Präsentationen im Ausland. Auf dem roten Sofa wahrscheinlich noch. Ja, genau. Aber das, eben halt das heißt auch das ja, Präsentationen das heißt das ja. Im Ausland, wie zum Beispiel Eurovision in Konzert. Die Termine für London, Madrid und Tel Aviv stehen ja so noch nicht fest. Deswegen konnten sie sich da wohl irgendwie auch noch nicht so ganz darauf einspielen. Was ich aber sehr gut finde, und das wäre auch sozusagen so mein Gedanke dabei gewesen, sie wollen wohl relativ zügig nach dem Vorentscheid mit dem Vertreter aus Deutschland auch nach Israel gleich reisen und werden wohl dann auch so ein paar offizielle Besuche dann auch machen. Unter anderem sind wohl auch so Besuche in der Gedenkstätte Yad Vashem irgendwie auch geplant, weil man sich irgendwie halt tatsächlich auch sagt, naja, das Verhältnis von Deutschland und Israel ist ja auch aufgrund der Geschichte angespannt, wie auch immer. Also gut, die Verhältnisse werden heute schon gut sein. Aber es wird halt schon ein bisschen beäugt, wenn ein deutscher Beitrag in Israel dann beim ESC irgendwie antritt. Und da will man dann wohl so ein bisschen auch schon mal Kontakte knüpfen und auch die meisten aus dem Teilnehmerfeld waren wohl auch noch nie in Israel, um da sozusagen das Land auch schon mal im Vorwege auch mal kennenzulernen und so weiter. Und das finde ich natürlich wirklich eine sehr gute Geschichte. Und dass sie das machen, finde ich echt gut. Ich selber fahre ja auch zu Eurovision in Konzert nach Amsterdam. Ja. Das ist ja eigentlich von Fans organisiert. Im letzten Jahr haben sie das 10. Bühnenjubiläum, sage ich jetzt mal, gefeiert. Haben auch die Location ein bisschen geändert mit, ich glaube, vor 5000 Zuschauern. Es war im Grunde wie so ein kleiner ESC schon. Und ich habe mich da jetzt auch tatsächlich schon wieder einquartiert mit Hotel und so weiter und habe auch schon Karten dafür. Treffe mich auch jetzt tatsächlich mit ein paar Leuten, die unseren Podcast auch regelmäßig auch hören. Oh, okay, okay. Und insofern werden wir da, glaube ich, einerseits einen schönen Tag auch in Amsterdam irgendwie verleben oder ein schönes Wochenende, aber eben halt uns auch dann dieses tolle Konzert irgendwie, weil man dann so das erste Mal auch hören kann, wie so die einzelnen Künstler dann auch live irgendwie auf der Bühne und vor großem Publikum halt agieren. Und ja, und wie gesagt, was ich ja schon eingangs sagte, was nicht ganz so gut durchkam, war, gibt es da irgendwelche Strategien, wie man das vielleicht auch Social Media noch ein bisschen die Bekanntheit auch ausbauen kann? Meistens ist man ja dann immer so ein bisschen drauf angewiesen, was dann der Künstler selber irgendwie halt in seinen Social Media Kanälen irgendwie halt betreibt. Und ich glaube, da könnte vielleicht der NDR auch so das ein oder andere noch mal auch besser irgendwie halt auch in der Richtung machen. Ne? Ja, haben wir noch irgendwas vergessen? Ich habe ja hier auch diverse Geschichten. Also was man vielleicht noch mal sagen kann, das haben die beiden Pelander und Schreiber auch noch mal gesagt, man kann sich auch jetzt schon für den ESC 2020 bewerben. Es gibt irgendwie eine E-Mail-Adresse, die nennt sich schlicht und einfach esc@ndr.de. Da kann man seine Mail hinschicken mit dem Link zu seinem YouTube-Video und kann sich da irgendwie bewerben. Wenn er es dieses Mal irgendwie nicht geschafft hat oder die Bewerbungsfrist verpasst hat oder wie auch immer. Und das kann man, glaube ich, schon an der Stelle sagen, denn es geht ja auch noch in den nächsten Jahren mit dem ESC weiter. Und nach dem ESC ist ja bekanntlich vor dem ESC. Und ich gucke jetzt mal, aber wir haben tatsächlich, glaube ich, alles soweit. Dann machen wir doch einfach mal so, mal abschließend. Wie ist, wenn du jetzt den Livestream von Schreiber und Pelander gehört hast, wie ist denn jetzt so dein Gesamteindruck irgendwie, was uns da erwarten könnte? Also ich erwarte nicht viel. Ich erwarte jetzt nicht so viel, wie ich ich habe jetzt letztes Mal schon nicht viel erwartet. Und diesmal erwarte ich auch nicht mehr. Also ich lasse mich überraschen, was der Andy dort macht. Ich hoffe einfach nur, das hatten wir ja vorhin schon, dass sie ein bisschen an der Inszenierung arbeiten, an der Sendung. Aber ich erwarte erstmal nicht viel, was die Sendung selber angeht. Die Songs sind interessant, das ist immer interessant an der Vorentscheidung, aber ich erwarte jetzt nichts. Weil das, wenn ich mir jetzt so irgendwelche Gedanken mache, was könnten die so machen, da wäre ich doch eher enttäuscht. Weil dann die Sendung vielleicht dann nicht so ist, wie wir uns das gedacht haben. Hm. Oder wünschen würden. Ne? Hm. Wie ist das bei dir so? Ist das auch so ähnlich? Oder hast du da eine Vermutung, wie das dann sein könnte? Ja, also erstmal ganz witzig fand ich ja, das muss ich ja auch mal so sagen, gerade ich mag ja immer solche Veranstaltungen, das kenne ich bei mir in der Firma auch manchmal so ein bisschen. So, ich gehe dann gerne so wie soll ich das sagen? Also ich gehe gerne zu Betriebsversammlungen und ich gehe auch gerne zu den Versammlungen so, wenn unser Vorstand oder unsere Geschäftsleitung was verlautet, weil man kann dann immer so ein bisschen so die Mitte erkennen, ach ja, so in diese Richtung wird es dann wohl gehen. Und das war jetzt da auch so, weil so teilweise, ich musste immer so ein bisschen lachen, wenn in meinen Augen Pelander manchmal so ein bisschen so vorgeprescht ist und Schreiber wollte dann irgendwie nicht, nee, an der Stelle, da darfst du nicht so viel sagen oder so. Dann griff er dann immer sehr schnell irgendwie ans Mikro von Pelander, wo ich dann schon dachte, ey, sag mal Leute, warum habt ihr den beiden nicht gleich jeder ein Mikrofon? Also das war so ein bisschen, wo ich so dachte, ja Leute, so da merkt man dann schon, es gibt dann so im Hause NDR so auch so ein bisschen in so Hierarchien und so, man darf nicht über alles was sagen und so weiter. Also man versucht sich da so wie soll ich sagen, so Sprachregelungen irgendwie vorher zu vereinbaren und dann verplappert sich der eine dann doch irgendwie und dann muss der Chef wieder eingreifen. Und das war dann so an der einen oder anderen Stelle sehr interessant. Also ihr könnt euch das auch im Nachhinein auch nochmal angucken. Auf eurovision.de gibt es das nochmal? Ja, aber auch bei uns haben wir natürlich. Bei uns natürlich in den Shownotes. Natürlich, genau, aber in den Shownotes auf findet ihr es auch. Auf www.escgreenroom.de könnt ihr euch das dann nochmal auch anschauen. Und da war das so ein bisschen so belustigend, würde ich mal sagen, wo ich so dachte, ah ja, guck mal, da ist im Hintergrund, gibt es so auch diverse Schwierigkeiten, warum was nicht geht und so weiter. Also das war so. Ich würde mal sagen, ich bin da tatsächlich sonst auch eher verhalten optimistisch, wobei ich schon eher den Schwerpunkt auf optimistisch setze, weil ich schon glaube, die werden schon noch ein bisschen mehr Pfund drauf naschen im Gegensatz zum letzten Jahr, wo der Vorentscheid ja von der Unterhaltung her jetzt nicht so doll war und sehr viel Potenzial hatte, um sich daran die Mäuler zu zerreißen. und wie gesagt, wir haben noch die Blackbox mit den Songs. Wir wissen da eben halt auch noch nicht. Es wird uns im Moment das Blaue vom Himmel irgendwie versprochen und das sind ganz tolle Songs. Mithin, das kann ich ja nochmal eben einwerfen, was ich auch nicht so ganz glücklich fand, dass man dann sagte, oh, wir haben noch einen Song, bei dem wir aber noch niemanden gefunden haben, der das stimmlich irgendwie umsetzen kann. Wo man dann immer so. Den werden wir aufheben. Genau. Den werden wir aufheben und so weiter. Das hätte ich eher gar nicht gesagt, weil das finde ich immer so ein bisschen jetzt so den jetzigen Teilnehmern auch ein bisschen. Das klingt so, ach, die Songs sind dann scheiße, weil der dann im Hintern ist, ist der bessere ungefähr. Ja. Also hast du recht. Ich fand das so ein bisschen, ist ja schön, wenn sie sich da irgendwo die Rechte gekauft haben an dem Song und sie finden das irgendwie alle so geil und so. Vielleicht findet sich ja da auch jemand, also wie gesagt, esc@ndr.de. Und dann kann vielleicht irgendwie, kommt vielleicht noch irgendjemand zusammen und das hat ja mit Lena damals auch geklappt. Irgendwie haben die ganzen Komponenten gut miteinander gepasst und man hat dann einen Song und einen tollen Künstler und es hat dann auch noch beim ESC allen gefallen und dann hat es geklappt. Also das fand ich irgendwie so ein bisschen. Aber wir sind natürlich ganz verhalten optimistisch und wir gucken einfach mal. Das ganz Kurioseste war aber, dass dieser Stream im Büro von Thomas Schreiber war. Mhm. Und im Hintergrund gab es einen Riesenberg an Schlüsselbändern mit diesen ganzen Backstaging-Pässen und so. Das sah ein bisschen komisch aus, im Hintergrund so ein riesen Ding da im Hintergrund zu haben mit ganz viel. Ob das gewollt war? Nein, ich glaube, das ist einfach in seinem Büro und da hat er dann irgendwo in so einer Ecke hat er diese ganzen Akkreditierungen und so weiter irgendwie halt aufgehängt. Das wird ja nicht nur ESC sein, das wird ja auch bei diversen anderen Geschichten da irgendwie sein. Hatte ich das, glaube ich, gepostet oder ich weiß nicht, wo ich das jetzt noch. Ich habe auch an so einer Lampe so zwei, drei so Dinge auch schon hängen. Aber ich muss dazu sagen, ich habe aber auch sowas an einem Haken hängen. Ja. Ich habe ja mal, das weißt du, glaube ich, auch nicht. Ich habe mal in Hannover beim RAN, auf dem Ramschplatz, genau, also vorm neuen Rathaus, habe ich die Technik mitgemacht beim Streaming vom ESC in Düsseldorf. Da habe ich im Übertragungswagen mitgesessen, wo ich das dann auf die Leinwände gebracht haben. Deswegen habe ich da auch so ein paar Sachen, die ich so aufhebe. Mhm. Aber ich bin auch schon dabei zu sagen, ich schmeiße ein paar Schlüsselbänder raus, weil so viel kann man gar nicht gebrauchen. Also es ist hat man so einen riesen Haufen und dann weiß man nicht, was man damit anfangen soll. Ja, ich finde es immer ganz gut, dass irgendwie, ich habe ja zum Beispiel, ich hänge ja immer alle Plakate auf von den ESCs, die ich besucht habe. Da ist schon, ich habe hier so eine über zwei Stockwerke so eine Wohnung und an der Treppe hängen halt die ganzen Bilder. Und da kaufe ich mir dann immer das Plakat, das offizielle, so als Erinnerung. Und ich finde sowas wie diese Akkreditierungsumhänge-Geschichten irgendwie, das finde ich auch immer irgendwie ganz nett. Aber es war natürlich sehr voluminös, weil ich glaube, wie lange ist er jetzt Unterhaltungschef? Ich glaube, seit 11 oder 12 Jahren, glaube ich. Und da kommt natürlich auch eine ganze Menge zusammen. Vielleicht ist das auch noch so vor seiner Korrespondentenzeit oder so irgendwie auch noch, sind das auch noch solche Geschichten. Ja, das kann natürlich sein. Nicht, wenn er da irgendwo bei der EU oder so irgendwie halt dann Reportagen gemacht hat oder so, dann wird er da ja wahrscheinlich auch immer irgendwie solche, solche Akkreditierungen irgendwie bekommen haben. Und das ist natürlich irgendwie, ja, also finde ich, also fand ich jedenfalls auch sehr, sehr fand ich lustig. Ich fand's lustig. Ich fand's lustig, dass das da so, so ein Riesenhaufen da war. Ja. Von daher ist es, ja, aber das war ein sehr informativer Stream. Ich bin gespannt, was jetzt uns auf uns warten wird. Und wir können ja mal weiter. Wir können ja mal in das Land fliegen. Ja, Zeit für eine neue Kapitelmarke, würde ich sagen. Kapitelmarke, und zwar der aktuelle Stand in Tel Aviv. Was haben wir denn jetzt alles so mitbekommen? Also, es gibt jetzt endlich ein offizielles Logo. Das sieht ein bisschen aus wie so ein David-Stern, ein bisschen modernisierend, der so ein bisschen auch so Assoziationen zu anderen religiösen oder auch ländertypischen Sternen assoziiert werden kann. Und ich finde, der sieht ziemlich cool aus. Auch die Animationen dazu sind ziemlich cool. Ich bin gespannt, wie das dann das Merchandise dann dazu sein wird. Aber es scheint bei vielen Fans sehr, sehr gut anzukommen, dieses sehr, sehr schlichte und einfache Logo, oder? Ja, ganz interessant war, ich habe mich da neulich mal mit meinem Vater drüber unterhalten. Ja. Und der sagte sofort zu mir, dieses Logo ist ja auch, gibt es ja auch dann so Filme, wo das dann, und das sind ja so Dreiecke, die sich so ineinander bewegen auch, ne? Und er sagte sofort, das erinnert ihn an den ESC 1979. Da war der ja schon mal ich glaube, da war das erste Mal in Israel. Ja. Das war, glaube ich, das zweite Mal. Und da war auf dem Bühnenbild, da war das Bühnenbild, war im Hintergrund, waren so Kreise, die sich auch bewegten und so ineinander geschlungen waren und so weiter. Ja. Und da sagte er so, da vermutet er, das ist so ein bisschen auch so ein, auch mit Blick auf diesen ESC so ein bisschen so eine Weiterführung. Also war ganz interessant, weil das so damals so mit eines der ersten Bühnenbilder waren, die so ein bisschen was Neues hatten. Sonst war das dann oft so irgendwo im Stadttheater vor Opernpublikum vor 200 Leuten. Und dann wurde eben halt das Lied getrellert. Und da hatte man dann irgendwie vorne im Orchestergraben dann irgendwie ein Orchester, der das dann, die das dann noch live irgendwie begleitet haben. Und das hat ihn da so ein bisschen daran erinnert. Und muss ich auch sagen, also wenn man da so ein bisschen auch in die Historie zurückgreift, und es war vielleicht auch so ein bisschen die Überlegung, finde ich irgendwie auch ganz gut, wenn so Israel auch auf seine ESC-Tradition so ein bisschen zurückgreift. Und es ist auf jeden Fall, glaube ich, auch gegenüber der Bühne dieses Mal wieder harte Kanten. Letztes Jahr haben wir ja irgendwie Kreise und Rundungen gehabt. Also es geht auch immer so ein bisschen hin und her. Der ESC in Stockholm 2016, der war halt auch irgendwie sehr, sehr gerade mit harten Kanten. Also da versucht man dann wohl auch so ein bisschen immer so ein bisschen abwechselnd zu machen. Und die Bühne soll wohl auch sehr stark ins Publikum irgendwie auch reingehen. Ja, in Tel Aviv, die ganzen Renderbilder, die man jetzt so jetzt ja so ansehen kann, die sind schon ziemlich geil. Sieht schon ziemlich geil aus. Hat so ein bisschen, ich weiß nicht, so eine Atmosphäre. Ich glaube, die wird ja auch wie eine LED-Wand haben, was wir letztes Jahr ja nicht hatten. Und ich glaube, das wird sehr, sehr spannend. Ich hoffe, dass die Künstler und Künstlerinnen oder die Delegationen generell sich jetzt nicht so sehr auf dieser LED-Wand ausruhen. Obwohl man sagen muss, das haben wir ja beim Junior Eurovision Song Contest gesehen, dass es viele Länder gegeben hat, die sehr, sehr, sehr gut die LED-Wand genutzt haben, manche dann auch wieder nicht. Also ich glaube, das kommt immer darauf an, wie nutzt man so etwas und wie nutzt man sowas auch vernünftig, um es nicht, nicht überflüssig zu machen. Ne? Also das manchmal habe ich das Gefühl, das hatten wir auch schon, wenn sie die LED-Wand einsetzen, dass sie dann andere Elemente einfach dann ausblenden, ne? Die man vielleicht hätte nutzen können. Ich glaube, das wird spannend. Also, wenn die das vernünftig ausnutzen, so eine LED-Wand, kann das cool sein, kann den Song auch unterstützen. Aber es kann auch total nach hinten losgehen. Und das müssen wir mal sehen. Also, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber das ist, glaube ich, etwas, was die Delegation sehr, sehr gut überlegen müssen. Wie nutze ich diese LED-Wand? Ja, also, es ist natürlich LEDs gehören natürlich heute irgendwie dazu. Und dazu, sie machen ja auch irgendwie das volle Programm. Sie haben ja auch, der Bühnenboden wird ja mit LEDs bespielt und so weiter. Ist eigentlich so, wie das eigentlich bis auf letztes Jahr sonst gewohnt ist. Genau. So, ich weiß gar nicht, wann das erste Mal losging. Ich glaube 2014, glaube ich, ne? Mit den LEDs auf dem Boden und auf Auf dem Boden? Ne? Ich glaube, in Baku war das erste Mal LEDs auf dem Boden. Oder war das in Baku sogar schon? Genau, ich glaube, das, in Baku schon, ja, genau. Ja, das kann sein, genau. Also, die erste große LED-Wand war in Düsseldorf. Also es war diese große, sehr, sehr große. Es war die erste überhaupt. Damit haben wir, die Deutschen haben damit angefangen, muss man sich dann vorstellen. Mhm. Die Deutschen haben damit angefangen. Und dann hat es ja so fortgesetzt. Das kam dann immer wieder und immer wieder. Es wurde dann so ein Trend, ne, diese LED-Wand zu haben. Und ich glaube, das als Bestes eingesetzt hatte man das, glaube ich, in Dänemark, in Kopenhagen, wo man dann auch schon diesen berührempfindlichen Boden hatte, ne? Mhm, also der war ja dann berührempfindlich und konnte dann auch benutzt werden. Und das hat sich dann so fortgesetzt. Das fand ich auch schon ziemlich geil. Ja, da war so ein bisschen, da war ja zum Beispiel die eine Nummer, ich glaube aus Mazedonien, wo da so eine Schlittschuhläuferin oder eben Rollschuhläuferin da irgendwie genau, drauf gefahren, so, genau. Und dann dadurch musste sie sich nicht richtig an den festen Weg orientieren, sondern die Bühne hat dann die Spuren nachgezeichnet, wo sie längs gefahren ist. So. Und das ist natürlich dann irgendwie schon wirklich ein Vorteil. Ich glaube, dass es dazugehört. Ich glaube aber, und das hat man eben gesehen in Lissabon, es gab keine und jede Delegation musste sich wirklich was einfallen lassen. Und das hat diesen ESC in Lissabon nicht nur aufgrund der Songs, die eigentlich, da waren sehr viele gute Songs letztes Jahr dabei, sondern auch bei den Auftritten musste man sich was einfallen lassen. Und diese Idee ging eigentlich auch sehr gut auf. Und wer dann mit LED irgendwas machen wollte, ja, der musste Geld an die Hand nehmen und selber was mitbringen. Und das, wie gesagt, du hast es schon mal angesprochen, Junior Eurovision, da war das eigentlich schon fast wieder so, naja, dann hatte man sich zurückgelehnt und hat gesagt, ja gut, dann, gut, ich glaube auch diese LED-Wände müssen natürlich auch bespielt, programmiert oder wie auch immer werden, genau, das kostet sicherlich auch Geld, aber man macht es sich oft dann sehr einfach, indem man dann einfach, weiß ich nicht, das Gesicht des Künstlers nochmal darauf wirft oder so, und das ist eben halt nicht sehr innovativ, das war auch, glaube ich, ESC von Kiew. Ich glaube, 3, 4, 5 oder noch mehr Künstler hatten das dann, wo sie ihr eigenes Gesicht dann nochmal wieder auf die LED geworfen haben. Und das ist natürlich jetzt nicht sehr interessant. Und, innovativ vor allem nicht. Ja, das ist alles sehr irgendwie. Ja, aber natürlich sozusagen, wir verzichten da jetzt drauf, ist eigentlich nicht mehr unbedingt zeitgemäß. Und das öffentlich-rechtliche Fernsehen in Europa möchte natürlich auch gerne zeigen, was sie auch technisch alles können. Und insofern will man da natürlich auch nicht kleckern, sondern klotzen. Und aber es ist halt viel, wie gesagt, das ist bei vielen Sachen so. Man hat vielleicht die Technik, aber man muss es ja nicht unbedingt alles sozusagen ausfahren. Also in den 2000er Jahren wurde ja auch viel mehr mit Bühnenequipment auch gearbeitet. Treppen, Windmaschinen und so weiter. Wobei die sind ja meistens schon in der Bühne. Trickkleider. Ja, ja, genau. Und sehr viel Trickkleider. Ja, aber ich meine auch so Sachen wie Treppen und wie irgendwie, oder sie lagen dann mal in irgendwelchen Betten oder sind dann, haben auf Flügeln irgendwie halt dann getanzt oder so. Und das macht man heute immer weniger. Und wenn dann einfach immer nur das Setting ist, der Sänger und die 5 Backings daneben irgendwie, das wird dann irgendwie nach dem 5., 6. Beitrag dann auch langsam langweilig. Und aber wie gesagt, wir lassen uns mal überraschen. Ich glaube, dass die Israelis auch ganz schön da die Kuh fliegen lassen. Und ich habe mir noch aufgeschrieben, irgendwann Mitte April soll es dann wohl mit den Aufbauten irgendwie beginnen. Ist ja nicht mehr so lange. Nicht? Am 18. Mai ist ja dann das Finale. Also sie brauchen schon auch sehr viel, meistens sind es immer so 5, 6 Wochen, die sie brauchen, um das ganze Ding dann so stehen zu haben, damit man nachher dort ein ESC irgendwie halt machen kann. Das findet auf diesem Expo-Gelände statt, haben wir ja auch schon mal gesagt. Es gibt einen separaten Greenroom-Bereich. Da soll man angeblich auch für Karten bekommen, wenn man jetzt keine Karten für die Halle bekommt. Wobei so richtig bestätigt ist das irgendwie auch noch nicht. Nee, richtig. Wie soll man das dann gucken? Über eine Leinwand dann? Ja, das wäre dann so Scheiße. Mit den Künstlern Public Viewing machen. Und da ist dann immer die Frage, fährt man dafür extra nach Tel Aviv? Oder kann man sich das in Hamburg nicht lieber an der Reeperbahn dann auch mit Barbara Schöneberger ganz ehrlich, zusammen angucken? Dann gucke ich mir das lieber zu Hause an. Ja. Wenn ich mir dafür Karten kaufen muss, in Green Room mit den Künstlern. Gut, ist auch ein Erlebnis, aber ganz ehrlich, dann würde ich lieber zu Hause gucken mit Chips und Hatte im ersten Moment, habe ich auch mal so gedacht, das ist eigentlich schon eine coole Sache, weil du kannst dann irgendwie auch mal Fotos vom Green Room machen und von den Künstlern und so weiter. weil du da genau mittendrin bist und so. Auf der anderen Seite ist halt das dann tatsächlich so, also dafür dann meinetwegen auch, wenn man jetzt meinetwegen auch im Fanclub ist und man bekommt so ein Fanpaket, da sind zwar 6 Karten, also für 6 Veranstaltungen drin und muss dann aber trotzdem ja immer noch so seine rund 400 € dafür bezahlen, ist es dann wirklich die Frage, ob man das wirklich machen wollte. Also da wird es aber auch feste Moderatoren geben. Lucy Ayob und der Moderator Azi Azar werden das wohl irgendwie machen. Die Moderatoren für die Hauptbühne stehen noch nicht bekannt. Da ist noch so ein bisschen, einerseits haben sie wohl, hat der eine oder andere wohl 4 sollen es aber sein, ne? Hm? Insgesamt 4 sollen es aber sein, ne? Also ich habe mir 2 hier aufgeschrieben. Insgesamt 4? Ja, ja, gut. Die Show sollen aber die Moderatoren für die Hauptbühne, die stehen noch nicht fest, da gibt es wohl irgendwie Terminprobleme bei dem einen oder anderen oder war das nicht, ich glaube, die jetzige Lebensgefährtin von, wie heißt er denn jetzt nochmal, von irgendeinem US-Schauspieler und die hatte ja jetzt irgendwelche so Steueranschuldigungen auf einmal und die war dann wohl jetzt, die stand wohl jetzt nicht mehr zur Debatte als Moderatorin, also das ist wohl noch so ein Thema, aber das wird wohl, glaube ich, jetzt nicht mehr so ein Riesending sein. Ich muss gerade mal überlegen, am 28. Januar, ja genau, am 28. Januar findet ja das sogenannte Allocation Draw statt. Das ist die Auslosung, wo welches Land in welchem Semifinale antreten wird, beziehungsweise in welchem Semifinale dürfen die Big Five Länder, das ist ja Deutschland, Italien, Spanien, Frankreich und Großbritannien und der Gastgeber. Genau. Und da wird dann ausgelost, welche Big Five in welchem Semifinale abstimmen können. Und das ist ja schon am 28. Januar. Und ich schätze mal, bis dahin werden die Moderatoren, glaube ich, für die Hauptbühne irgendwie stehen, weil die werden das wahrscheinlich dann auch moderieren. Und ich glaube, das ist jetzt noch eine Frage von den nächsten 1-2 Wochen. Da wird man das dann wahrscheinlich irgendwie auch irgendwie so wichten. Ja, wie gesagt, ach ja, hatten wir am Anfang noch. Florian Wieder hat das irgendwie designt. Genau. Der hat ja bereits schon den ESC 2011 und 12 und 15 sowie 2017 bis 19 jetzt sozusagen designt und hat ja so, weiß ich nicht, MTV Music Award, glaube ich, irgendwie. Ich meine auch irgendeine Oscar-Verleihung hat er, glaube ich, auch. Oder Golden Globe, glaube ich, irgendwie. Ja, irgendwie so. Und er hat aber auch so Showbühnen, ich glaube, für Helene Fischer oder sowas hat er auch gemacht. Genau. Also mehrere Dinge gemacht. Also der hat, meine ich, in München und Los Angeles, glaube ich, irgendwie Büros. Und ist also sowohl in den USA als auch dann in Europa irgendwie ein sehr gefragter Bühnendesigner. Und wenn man diese Jahre einmal so durchgeht irgendwie, dann muss man sagen, eine bestimmte Handschrift kann man irgendwie immer schon erkennen. Ja, ja, obwohl ich jetzt sagen muss, dass die Bühne aus Israel schon einer seiner besseren ist. Also die aus Kiew war ja auch von ihm, ne? Ja, ja. Die fand ich nicht so toll. Diese Kette, die da angedeutet war. Und die letztes Jahr aus Portugal, die war zwar nicht schlecht von der Idee her, also auch, aber irgendwie noch nicht so hundertprozentig das, ne, was man sich da gewünscht hat. Ich bin gespannt, weil die von den Renderbildern schon sehr geil aussieht. Also das könnte richtig cool sein. Das goldene Ding, was uns da erwartet. Glaube ich auch. Also sowohl, glaube ich, wenn man vor Ort ist, als auch wenn im Fernsehen. Wenn man im Fernsehen sich das ansieht. Ich glaube, das ist ja auch immer der Spagat, ne? Also es klar, natürlich, man macht es natürlich hauptsächlich fürs Fernsehen. Aber für den Zuschauer vor Ort ist es natürlich dann auch immer noch eine ganz besondere Atmosphäre dann auch, ne? Ja, dann gibt es irgendwie nach dem Allocation Draw am 28. Januar, also für Ende Januar ist die erste Ticketrunde. Also wir vermuten mal, dass es jetzt irgendwie wieder verschiedene Wellen sind. Das macht man ja schon seit ein paar Jahren, dass man immer so an 3-4 Terminen solche Wellen irgendwie halt macht. Also es gibt dann immer ein ganz bestimmtes Ticket-Forum, das muss man hier vielleicht auch mal sagen. Also lasst euch nicht auf irgendwelche Dinge ein, wo irgendwelche Schwarzhändler euch jetzt schon irgendwelche Tickets irgendwie verkaufen wollen. Also es gibt dann, am besten haltet ihr euch an die Seite eurovision.tv. Das ist die offizielle Seite vom Eurovision Song Contest und da wird euch sicherlich auch der aktuelle Link auch zu den Tickets auch dann aufgezeigt, wo ihr euch dann anmelden. Das ist meistens so, man setzt sich in eine Schlange Und aus eigener Erfahrung würde ich mal sagen, nehmt euch einen Tag frei, weil es kann mehrere Stunden dauern, bis ihr irgendwie halt dann drankommt. Wenn ihr drankommt, das ist ja auch immer noch so eine Geschichte. Das ist, ja, und ja, was die Tickets kosten, kann bisher noch keiner wirklich so sagen. Also Final-Tickets sind schon immer recht teuer. Die kosten dann gerne mal schon um die 200 € oder mehr, je nachdem, wo ihr euch platzieren wollt oder was ihr auch für Karten bekommt. Es gibt schon auch günstige Karten für 50 €. Das sind immer diese sogenannten Family-Shows. Die sind dann immer so um 13 Uhr, meistens so eine Probe oder so. Das kann man sich dann auch irgendwie antun, wenn man dann mal so vor Ort ist. Also da sind wir mal gespannt. Da weiß man aber leider noch nichts Rechtes. Also wenn wir dann mit unserem Podcast rauskommen irgendwann und Mittwoch, Donnerstag danach irgendwie, dann gibt es uns nach, wenn wir den Termin dann eben halt noch nicht kannten. So, haben genau. Wir noch was? Haben wir so, haben es gibt, glaube ich nicht. Das so war es dann erstmal soweit. Tja, und es gibt natürlich auch Länder, die jetzt schon gewählt haben. Ja. Ja, und unter anderem unser Weihnachtsgeschenk, ja, obwohl ich das nicht als Weihnachtsgeschenk sehen würde. Albanien hat schon gewählt, und zwar Junida Maliki. Ich hoffe, ich sage das richtig. Ja, wird wohl so sein. Kjetotokes, die Erde zurückbekommen. Ja, das habe ich jetzt mal so aus der Google-Übersetzung irgendwie so rausbekommen. Also okay. Wir wollen die Erde wahrscheinlich irgendwie zurückhaben oder keine Ahnung. So. Zurück, wir wollen die Erde zurück. So ein bisschen wahrscheinlich Klimawandel-Assoziation. Aber ich muss sagen, die Frau kreischt für mich zu viel. Diese ägyptisch angehauchte Dame, die dann irgendwie nur rumkreischt und mir ehrlich gesagt eher wehtut. Sie kann das zwar wahrscheinlich auch sehr gut singen, aber ich kann mit diesem Song null nichts anfangen, gar nichts. Also das ist irgendwie so, wo ich sage, Leute, Albanien, warum macht ihr so kreischende Frauen, die dann irgendwie es ist irgendwie sehr, es fühlt sich sehr komisch an, diesen Song zu hören, finde ich. Also für mich ist das irgendwie aus der Zeit gefallen, so ein bisschen. Das ist irgendwie nicht modern und nicht schön anzuhören für meine Ohren. Also es ist schon sehr landestypisch für Albanien, ja, das genau. Muss man dann ja, schon genau. Sagen. Und ich, wenn der Song irgendwie anfängt, denke ich so, ach ja, da kann jetzt irgendwie was Spannendes irgendwie kommen. Aber es ist, es verhallt so ein bisschen zurück. Wir haben uns ja neulich gerade drüber unterhalten, soweit du hattest das irgendwo gelesen. Sie will wohl jetzt auch tatsächlich beim Albanischen wohl, glaube ich, bleiben. Genau, sie bleibt beim Albanischen, ne? Genau. Und das finde ich ja schon mal ganz positiv, weil das haben sie in Albanien in den letzten Jahren irgendwie immer so ein bisschen wie war denn das letztes Jahr bei dem der hat doch, glaube ich, auf Albanisch aufgesungen. Der hat Albanisch, ne? der hat den Song, die haben den Song nur verkürzt. Die mussten den Song nur verkürzen, weil er länger war. Genau. Genau, aber ansonsten hat sich an den Song ja nichts geändert. Irgendwie auch ganz gut. Und in Jahren davor war das dann immer so, entweder haben sie sogar den Song komplett ausgetauscht, weil sie dann oder ihn auf Englisch gemacht. Und ihn dann eigentlich regelmäßig auf Englisch gemacht, wo man dann so dachte, ja gut, und dann ist es jetzt auch wirklich langweilig. Also das ist jetzt natürlich so, zahlt in diese Kategorie ein, ja, bleibt bei seiner Landessprache. Ja. Aber dann kann man jetzt mal auf diesen Festival Ekongis irgendwie mal gehen, der ja erfahrungsgemäß immer so kurz vor Weihnachten irgendwie stattfindet, ist so ein bisschen das Sanremo-Festival von Albanien. In Albanien. Und in den letzten Jahren, weil es halt immer meistens so einer der ersten, sage ich jetzt mal so, der Vorentscheide, also es ist ja nicht wirklich ein Vorentscheid, sondern es ist erstmal ein Musikfestival und der Gewinner kann zum ESC irgendwie halt reisen, weil es das irgendwie schon seit 57 Jahren irgendwie halt gibt. Und so lange ist ja Albanien auch noch gar nicht beim ESC. Und genau. Das ist mit Orchester und so weiter. Und ich kann mich immer dran erinnern, so die letzten Jahre, in denen ich dann immer, ach ja, jetzt tue ich mir das mal an. Erstmal ging es wahnsinnig lange. Es ging so teilweise bis 2 Uhr in die Nacht irgendwie. Sie haben es wirklich geschafft. Die haben kurz vor 12 die Sendung dann, also das Finale auch beendet. Es gab zwei Vorrunden. Die erste hatte ich mir tatsächlich ein bisschen angeguckt, die zweite also nicht. Sie haben leider ein bisschen viele technische Probleme irgendwie gehabt, sodass sie dann auch, ich weiß gar nicht, ob von Junita, glaube ich, auch sogar, die Lieder mussten sie dann wiederholen. Das waren, glaube ich, 2 oder 3. Aber insgesamt war das wirklich mittlerweile für albanische Verhältnisse eine sehr gute Fernsehsendung. Also das war, also bis auf, da war dann so eine junge Frau und ein älterer Herr, natürlich bin ich des Albanischen nicht mächtig, aber die haben andauernd gequatscht. Und das jedes Mal nach jedem Song, wo man so denkt, so, und er war dann auch immer bei ihr so übergriffig und hat sie dann angepackt irgendwie. Und sie guckte dann auch immer so komisch in die Kamera, wo ich so denke, du Alter, sag, nimm jetzt mal deine Finger da irgendwie von der Alten. Also ja, die will ja nichts von dir und lass sie in Ruhe. Und da hätte ich dann mir das eher gewünscht, sie würden dann mal so 5 Lieder irgendwie hintereinander mit den Postkarten, dann kommen sie ein bisschen raus und reden dann ein bisschen. Aber es war halt wirklich bei jedem Song bestimmt 5 Minuten, wo sie über irgendwas gequatscht haben. Also das fand ich, aber so insgesamt war das wirklich eine sehr gute Geschichte. Und da komme ich jetzt nochmal auf das Lied zurück. Da waren wirklich so 3-4 Songs dabei, die ich wesentlich besser gefunden hätte. Ja, definitiv. Als definitiv, das Lied von Jonita. Wo ich jetzt glaube, ja, das ist, wie man eben wahrscheinlich in Albanien Musik macht, aber ich glaube, das wird über das Semifinale nicht hinauskommen. Ist so glaube ich auch nicht. Meine Vermutung glaube ich auch dabei. Nicht. Ne? Also das Interessante war ja diesmal, dass sie die haben ja diesmal keine Semifinals gemacht, sondern die haben alle Songs in den 2 Sendungen gespielt. Also jetzt gab es diesmal nur 2 Sendungen, die haben dann diesmal alle Songs gespielt und eine Sendung war davon, dass sie sogar nur im Playback die Songs gespielt haben. Ah ja, okay. Aber deswegen das waren 2 Runden. Die ja, das waren 2 Runden. Ja, genau. Da waren irgendwie Donnerstag, Freitag waren 2 Runden und dann war am Samstag war das Finale. Aber sie haben irgendwie, hat das irgendwie gelesen oder ich bin einfach falsch informiert, dass die eine davon, dass sie dann das nicht mit dem Orchester dann gemacht haben, sondern mit dem Playback, damit um mal zu sehen, wie es auch mit Playback klingt. Ja, das klar, aber ich glaube, das waren 2 Runden. Ich glaube, das das war irgendwie. Also was ich glaube, was in Albanien sich jetzt nochmal ändern muss, dass das Publikum mitentscheiden darf. Weil es würde derzeit nur von einer Jury gewählt. Mhm. Das wäre jetzt halt nochmal der nächste Schritt, dass Albanien sich da öffnet, dass das Publikum mitentscheiden kann, welcher Song dann. Mitfahren darf, weil das wäre nochmal eine schöne Sache, weil das ist dann halt auch doof, ne? Wenn dann die Leute nicht mitentscheiden können, welcher Song dann zum ESC fährt. Sie hatten so ganz unterschiedliche Juries, irgendwie Abiturienten Straßenarbeiter, keine Ahnung, was. Also so haben sie das, glaube ich, mal in Finnland oder so, da hatten sie das doch auch mal. Eine Jury bestand aus Bauarbeitern und also so irgendwie so ganz komisch. Und so ähnlich, ich glaube, das waren, ich glaube, so 10 Juries oder so, ne? Es war, oder 8 oder so, war irgendwie relativ viel. Und dann hatten sie auch so Schaltprobleme, dann mussten sie das wieder mit Gequatsche irgendwie überbrücken und so. Aber es war schon insgesamt, weil ich so dachte, naja, besser. Es ist so 23 Uhr, war ich so gedacht, na, das geht bestimmt wieder bis um 1 oder 2. Und die waren um 5:12 Uhr, waren sie wirklich fertig. Also da haben sie, glaube ich, sich sehr an das internationale Publikum oder internationales Produzieren oder so ein bisschen rangewagt. Also das war wirklich schon eine gute Geschichte, aber leider, also ich bin mit dem Ergebnis da tatsächlich auch nicht so ganz zufrieden, also das geht so mit so Trommelschlägen irgendwie los und so ganz mystisch und so weiter, aber es bleibt irgendwo so ein bisschen in dem stecken, wo man ganz am Anfang, wenn man die ersten Takte hört, dass man sagt, oh, das könnte was Interessantes sein, aber es bleibt irgendwo so beliebig. Ja, und ich finde halt, die Frau kreischt für mich zu viel. Das ist einfach nur, das ist einfach Ohrenbluten Excellence. Also, das geht gar nicht für mich. Deswegen ist das für mich auch nicht im Feed. Weil das jetzt schon so schrecklich ist. Ich glaube, das wird beim normalen Publikum in Anführungsstrichen, aber beim Publikum, glaube ich, nicht so gut ankommen. Ich glaube auch nicht, wie du schon sagst, dass die ins Finale kommen. Das glaube ich. Also, kann ich mir nicht gut vorstellen, ja. Nee, ich auch nicht. Wobei ich immer sage, aus der Perspektive der vergangenen Jahre, Albanien ist oft besser als sein Ruf. Und ganz oft, so in meinen Augen, sind manchmal die Sachen ins Finale gekommen, wo ich so dachte, oh Gott, das geht gar nicht. Also mir fällt da Enita Terifa 2015 ein, die also stimmlich ganz furchtbar war. Und die Leute haben sie ins Finale gewählt, ne? Also, und da gab es irgendwie andere Sachen, die ich wirklich sehr schön fand. Die haben es nicht ins Finale geschafft. Also das ist schon auch manchmal so ganz, vielleicht ist mein Musikgeschmack einfach zu gut. Dann haben wir noch jemanden, und zwar Tamta aus Zypern, den Song Replay singen wird, aber genaueres wissen wir da auch noch nicht. Den gibt's da erwartet. Den kann man noch nicht hören. Von daher, aber wir haben zumindest mal einen Songnamen. Gibt es dann noch was Schönes, was so in der Ja, da kann man noch sagen, der ist irgendwie, der wird wohl auch wieder in Schweden wohl produziert. Wie soll es irgendwie anders sein? So, und Tamta will sollte wohl schon des Öfteren mal für Zypern oder ich glaube auch für Griechenland irgendwie mal antreten. Und jetzt hat es wohl irgendwie diesmal dann tatsächlich geschafft. Wir haben euch mal in die Shownotes ein YouTube-Video von ihr reingestellt, was jetzt irgendwie im Dezember irgendwie rauskam. Da kann man dann mal so ungefähr dann mal schauen, wie die Dame irgendwie so klingt, ne? Ja, sonst an Kandidaten, also es ist wohl so einiges on hold irgendwie. Es müsste ja jetzt demnächst auch, glaube ich, mal der österreichische Kandidat irgendwie mal bekannt werden. Der belgische müsste auch auf Dauer langsam ja, kommen. Ja, genau. Also das wird wahrscheinlich jetzt irgendwie Ach ja, genau, um nochmal zurückzukommen auf unseren ersten Punkt mit der mit dem Vorentscheid, da ist zum Beispiel gesagt worden, das Head of Delegation Meeting ist am 10.03.2019. Da kommen alle Kollegen von Christoph Pelander zusammen, die dann beim ESC teilnehmen werden, also die sozusagen den Delegationen immer vorstehen. Und zu diesem Termin müssen auch die Länder ihre Unterlagen eingereicht haben. Es gibt da ja so Pflichtenheften, wie der Song beschaffen sein muss. Also nicht nur die Geschichte darf nicht jünger als 1. September des Vorjahres sein und so weiter. Da sind dann so die Beschreibungen auch, wie der Auftritt irgendwie halt sein muss und so weiter. Und bis zu diesem Termin müssen auch die Länder alle ihre Songs dann auch eingereicht haben. Das heißt, bis dahin hat man irgendwie Zeit. Also Bulgarien nimmt ja nun leider 2019 nicht am ESC teil. Die waren eigentlich immer so Kandidaten, die wirklich erst dann so einen Tag oder am Tag des Head of Delegation Meeting dann ihren Kandidaten bekannt gegeben haben. Und manche machen sich das da wirklich sehr spannend und manche ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, irgendwie das Finale vom Melodiefestival ist, glaube ich, auch dann so am 9.3. oder so, glaube ich. Also so ganz, ganz knapp. Ne? Und bis dahin, also es kann in dem einen oder anderen Land tatsächlich auch noch bis Mitte März irgendwie dauern, aber die meisten trudeln dann tatsächlich irgendwie so im Grunde so ab jetzt bis über den ganzen Februar hinweg und so weiter. Und manche wollen es ja auch irgendwie so ein bisschen nutzen, auch nicht zusammen mit anderen Ländern zusammen irgendwie ihre Songs bekannt zu geben, sondern irgendwie auch eine gewisse Alleinstellung zu haben, um sich dann auch ein bisschen bekannter zu machen. Aber das wird eben halt dann auch noch so lange noch ein bisschen dauern, bis wir dann irgendwie was Näheres wissen. Aber wir werden das so nach und nach dann auch hier im Podcast besprechen. Wir haben eine Tabelle auf unserer Seite escgreenroom.de. Mit den Teilnehmern des ESC 2019, da sind wie gesagt diese beiden Künstlerinnen auch schon aufgeführt und wir setzen da auch immer die Links zu den Social-Media-Kanälen der Künstler, da kann man denen dann auch, wenn man sich dafür interessiert, die dann bei Facebook, Instagram oder Twitter auch folgen, sofern sie dann diese Kanäle auch haben und wir haben so ein bisschen Statistik, wie die Platzierung der Länder in den letzten 3 Jahren irgendwie halt auch waren, das könnt ihr euch dann irgendwie auch nochmal dann Ansehen. Zu Genüge zu führen. So, genau, oder auch die Streams natürlich könnt ihr, wir verlinken immer regelmäßig die aktuellen Vorentscheid-Streams und die findet ihr auch auf der Seite von escgreenbook.de unter dem Reiter Streams. Genau. Genau. Was war sonst ja. noch wichtig? Tja, jetzt müssen wir leider mit einer traurigen Mitteilung kommen. Nicht, dass wir aufhören, sondern es hört jemand anders auf. Nicht, dass ihr jetzt denkt, wir hören auf, sondern unsere lieben Kollegen vom Prinzblog werden leider ihren Blog einstellen. Das ist etwas, was schon sehr, sehr bedauerlich ist, weil sie es schon sehr, sehr lange machen und einer der wenigen deutschen Seiten sind, die das so ausführlich machen. Und das finden wir, das ist sehr, sehr schade, dass sie es jetzt beenden. Aber ich glaube, man kann es auch verstehen, wenn man sehr viel Herzblut und sehr viel Ehrenamtlichkeit auch so da reinsteckt. Das ist, glaube ich, etwas, was sehr viel Zeit braucht. Und ich glaube, nach so vielen Jahren die das jetzt gemacht, ich glaube 10 Jahre, ne? 10 Jahre? Ich glaube seit 2008 oder 2009 machen sie das, ja, genau. Ja, ja, genau. Und schade, dass sie aufhört, aber so ist es mal. Aber vielleicht kommt ihr ja irgendwann wieder, aber bisher macht ihr ja noch ein bisschen Berichterstattung. Ne? Ich hoffe, dass ihr ein bisschen noch weitermacht und dass wir vielleicht euch über diese ganzen Twitter, über die ganzen Social Media Kanäle euch noch ein bisschen verfolgen können. Wir haben ja gehört, dass ihr ein bisschen weitermachen wollt, zumindest in einem ganz kleineren Rahmen, eher über Instagram und über Twitter, ne? Ja, genau. Die wollen sich das wohl irgendwie, ich glaube, Peter genau. Renzmann will, glaube ich, den Twitter-Kanal weiterführen und Benny, glaube ich, den Instagram-Kanal. Genau. Ob das dann so unter der Marke Prinzblock, das haben sie wohl noch ein bisschen offen gelassen. Aber der Server wird wohl tatsächlich auch Ende Januar tatsächlich auch schon platt gemacht. Also wer jetzt wohl noch ein bisschen in alten Artikeln und so weiter schwelgen will, der sollte sich da jetzt noch ranmachen und da noch mal versuchen, das so nachzulesen. Man kann es sich ja dann auch selber noch irgendwie abspeichern oder so, wenn man das möchte. Ich finde es auch schade. Ich glaube, das muss wohl auch relativ kurzfristig wohl die Entscheidung gekommen sein, weil sie jetzt eigentlich im Grunde genommen so mitten in der Saison eigentlich, sie sind kurz vor Silvester mit dieser Nachricht irgendwie rausgekommen. Und haben natürlich auch mit enormer Manpower irgendwie tatsächlich, wie sie ja immer selber sagen, jeden Augenschlag innerhalb des ESC-Landes sozusagen auch aufgenommen und darüber berichtet. Und dazu brauchst du natürlich auch wirklich sehr viel Manpower. Und ich glaube, im letzten Jahr sind zwei wichtige Autoren, glaube ich, auch gegangen, die das dann eben halt auch aus persönlichen Gründen nicht mehr konnten. Man hat ja einfach auch, wenn man das ehrenamtlich macht, wir machen das ja hier bei unserem Podcast ja auch irgendwie nebenbei und wir nehmen kein Geld dafür, wir bezahlen das irgendwie alles aus eigener Tasche, dass der Server betrieben wird und. Das machen wir auch gerne, weil wir auch gerne weiterhin auch werbefrei bleiben wollen, weil wir gerne auch unsere eigene Meinung irgendwie auch dazu sagen wollen. Aber wenn natürlich familiäre Gründe oder auch berufliche Gründe. Es kann ja immer sein, die Arbeit nimmt dann plötzlich dann doch etwas mehr Zeit in Anspruch und das ist ja nun mal auch der Punkt im Leben, wo man dann auch sein Geld irgendwie auch bezieht. Dann muss man dann natürlich irgendwann die Konsequenzen ziehen. Ich könnte mir auch vorstellen, so vor dieser Situation stehe ich jetzt im Moment gerade auch, wenn man jetzt nach Israel zum ESC irgendwie fährt, da werden natürlich auch Reisekosten aufgerufen, die man nicht hat, wenn man nach Kopenhagen oder nach Wien oder so irgendwie fährt. Das ist natürlich schon alleine aufgrund des Fluges auch schon eine Geschichte. Das werden sie sich wahrscheinlich auch überlegt haben. Und DJ Ohrmeister hat da, glaube ich, auch einen zweiteiligen Artikel darüber geschrieben, dass sie natürlich auch so ein bisschen selbstkritisch gesagt haben, ja, wir haben vielleicht auch so ein bisschen diese Geschichte mit Bewegtbild, was eben Vivi-Blogs irgendwie macht, so ein bisschen verschlafen womöglich. Also es ist vielleicht auch nicht mehr so zeitgemäß, nur noch einen verschriftlichten Blog irgendwie halt zu veröffentlichen, weil vielleicht auch viele vielleicht, Leute einfach nicht mehr lesen, sondern eher dann so die Vivi-Blogs Clips irgendwie halt angucken. Und insofern ist das halt, aber wie gesagt, trotzdem finden wir das sehr, sehr schade, weil es natürlich auch, die haben enorm viel auch an Informationen auch für die Fans auch bereitgehalten und waren ja auch dann vor Ort beim ESC auch immer sehr, sehr rührig. Also die haben ja richtig auch feste Einsatzpläne gehabt, wer bearbeitet. Live-Blogs haben sie dann gemacht Live-Blogging. Ja, beim ESC jetzt zum Beispiel, wer macht die Pressekonferenzen, wer geht in die Halle, guckt sich die Einzelproben irgendwie halt an, wer macht dies, wer macht das. Also das ist schon auch sehr auf einem sehr professionellen Niveau. Nun sind da auch ein paar Leute dabei, die tatsächlich auch beruflich Journalisten sind, die natürlich dann auch mit einer ganz anderen Erfahrung auch an sowas rangehen. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich wirklich sehr, sehr schade. Und wie gesagt, du hast es schon angesprochen, wir wollen natürlich gerne noch viele Jahre weitermachen. wir haben noch keine Langeweile. Wir haben noch keine Langeweile. Denn Peter das ist Renzmann natürlich auch hat was das anderes, ja, ne? Peter Renzmann hat das ja auch irgendwie angesprochen, dass ihn auch so manche Rituale beim ESC auch langsam so ein bisschen genervt haben. Und das wollten sie dann irgendwie halt nicht mehr. Und das war dann irgendwie halt auch so ein bisschen der Grund, warum sie das dann jetzt eingestellt haben. Ich glaube aber, dass der eine oder andere Blogger beim Prinzblog da mit Sicherheit woanders auch irgendwie noch mal auftauchen wird. Ja, vielleicht auch bei uns. Mal gucken. Ja, wir laden wir gucken mal immer wieder gerne Gäste ein, wie ihr ja auch genau wisst. Also genau. Vielleicht kommt mir einer mal von den ehemaligen Prinzbloggern zu uns und spricht mal mit uns. Also von daher, wir machen ja sowieso ein bisschen höher verstehen zu sagen, ihr könnt uns anhören, ihr müsst uns nicht lesen. Von daher ist das, glaube ich, auch nochmal eine andere Geschichte. Ja. Und ja, was gibt's denn noch so an Schönes, Wichtiges? Mir ist jetzt eine Geschichte noch eingefallen, ja. Die gar nicht so mit dem ESC zu tun hat. Mhm. Aber würde ich gerne schon noch mal anbringen. Ich habe, wie gesagt, Silvester ja diese unsägliche Sendung Willkommen 2019 mit Kiwi und wie heißt denn der andere? Johannes B. Kerner irgendwie. Bei Kerner hatte ich so ein bisschen so den Eindruck, naja gut, er brauchte das Geld irgendwie. Also jedenfalls war es so. Und da waren so einige Künstler irgendwie auch so am Start, also von Village People und so weiter, wo man so dachte, oh, Leute. Glasperlenspiel war da. Nee, die waren, glaube ich, nicht. Ja, doch, die waren da, genau. Doch, DJ Bobo war. DJ Bobo ist immer da. Ich glaube, DJ Bobo ist nicht da, wenn er nicht da ist, aber der ist immer da. Mhm. Es waren mehrere. Auch Namika war da. Ja. Nee, worauf also ich jetzt hinaus wollte, ist, da war unter anderem auch Alice Merton irgendwie auch dabei. Ist eine Deutsche, ja. Die kanadische Wurzeln hat. Die hat ihre Kindheit hat sie in Kanada verbracht. Man kennt sie von 2017 von ihrem Song Roots, der ja richtig eingeknallt ist. Und im September hat sie einen neuen Song herausgebracht, der da heißt Why So Serious? Den habe ich gehört, ja, der ist geil. Und der ist richtig geil. Ja. Und ich höre den im Moment gerade rauf und runter. Das Video, das verlinken wir euch auch noch mal in den Shownotes, irgendwie ist richtig klasse. Ganz am Anfang fängt das so an, da ist sie in so einem Café und sitzt da einem nackten Mann gegenüber, der so ein bisschen beleibter ist, der gerade so ein Donut irgendwie halt ist. Das ist ein ganz, also auch ein ganz verrücktes Video irgendwie. Sie hat da bei dieser Sendung da am Brandenburger Tor, sind da auch so Gummi T-Rex sind damit aufgetreten und so weiter. Naja. So. Und ich habe mir diesen Song irgendwie mal angehört. Nun ist er ein bisschen zu lang für einen ESC. Der geht so 3 Minuten 54. Aber der hat, wenn man sich den mal so ein bisschen anhört, das wäre so ein Song, der wirklich auch beim ESC wirklich auch super geil ist. Er geht jetzt mal nicht um Herzschmerz und Liebe und so weiter, sondern um dieses Thema, wir werden alle erwachsen und wir behalten eigentlich nicht unsere Verrücktheit aus der Kindheit. Und man könnte das so ein bisschen auch auf der Bühne so ein bisschen verrückter irgendwie halt machen, ohne dass das Lied wirklich dann auch albern ist. Und ich glaube, so eine Art von Songs würde ich mir dann tatsächlich auch beim ESC irgendwie mehr wünschen. Und Alice Merton hat dann jetzt auch am 18. Januar bringt sie auch ihr neues Album Mint irgendwie heraus. Sie hat auch einen gleichnamigen Playlist bei Spotify, die auch sehr hörenswert ist, auch von anderen Künstlern, die so ein bisschen in ihre Musikrichtung irgendwie halt auch so geht. Was ich sagen will, also ich glaube, sie könnte ich mir auch mal ganz gut als Kandidatin irgendwie vorstellen, die wirklich auch, der Stern hat jetzt gerade irgendwie so einen Artikel über sie geschrieben mit der Überschrift Mrs. Ohrwurm. Also sie hat wohl scheinbar wirklich auch ein gutes Händchen für so Musik, die wirklich auch im Kopf bleibt und so. Und das würde ich mir natürlich auch wirklich sehr gut vorstellen. Wir setzen das mal in die Shownotes. Das könnte ich mir wirklich auch ganz gut vorstellen. Ist natürlich jetzt alles zu spät, weil der Song ist natürlich jetzt schon raus und alles. Aber so in der Richtung könnte ich mir das wirklich ganz gut vorstellen. Als Complete Act dann sozusagen. Genau. Im nächsten Jahr. Ja, okay. Mal gucken. Zum ESC noch irgendwas von deiner Seite? Ja, es gab jetzt wohl noch ein paar Neuerungen bei Destination Eurovision, nee, nicht Eurovision, sondern die Variante aus Australien. Die haben jetzt nochmal drei Künstler irgendwie dazu gepackt, das sind aber alles nur so Casting-Sternchen, nicht ganz so bekannt. Also von daher ist es jetzt nicht so ganz schlimm. Und wir können ja schon mal sagen, dass der Vorentscheid in Australien bei uns in Deutschland um 10:30 laufen wird oder ab 11:30 morgens. Das ist, glaube ich, auch sehr, sehr human. Ich habe jetzt gedacht, der läuft irgendwann sonst was, aber der beginnt dort um 19.30 Uhr und bei uns ist da so gegen 10:30. Also wenn ihr den gucken wollt, könnt ihr beim Frühstück oder beim kurz vorm Mittagessen dann den Vorentscheid im Stream gucken. Ich glaube, das ist ganz angenehm. Ja, das sieht man beim Dschungelcamp im Moment auch, ne? Die sind irgendwie 9 Stunden uns immer voraus, ne? Genau, und deswegen wird es dann irgendwie, das ist ein Samstag, glaube ich, ne? Und dann kann man sozusagen als zweites Frühstück kann man sich dann den australischen. Das finde ich allerdings, also ich bin sehr gespannt, weil bisher hat ja Australien immer nur intern rausgegeben. Die ersten Jahre haben sie auch ganz gute Leute geschickt, dieses Jahr war Jessica Mauboy nicht unbedingt jetzt die gute Wahl. Ich glaube, das haben sie jetzt auch gemerkt und wollen wahrscheinlich, das soll ja, glaube ich, auch in einer riesigen Halle wohl irgendwie stattfinden. Ja. Also die machen da richtigen Golden richtig Coast Fund oder so raus, heißt ne? das, ne? Golden Coast oder so heißt das. Ja, das kann das sein. Ding da. Genau. Und es sind ja auch bekannte Bands dabei. Es ist nicht so, also zum Beispiel Shepard, die ja einen Nummer 1-Hit auch in Deutschland und Europa hatten. Also es sind jetzt auch Namen, Caretha dabei, die jetzt auch sehr, sehr gute Sachen machen. Also da bin ich echt gespannt, was uns da erwartet für Songs. Aber ich habe da hohen Anspruch, auch Erwartungen, was dieser Vorentscheid und diese Songs angeht. Ja. Ich hoffe, dass da gute Sachen bei rauskommen. Also das wird richtig spannend. Ja, vielleicht, was noch eine ESC-Mitteilung sein könnte, man kann sich jetzt als Songchecker bewerben beim NDR, als Fan-Checker sozusagen, und dann dort, wie du das gemacht hast, lieber Sascha, dort dann in den Videos dabei sein und dann die Songs bewerten. Also wenn jemand Bock hat, der kann auf eurovision.de sich bewerben. Ich das anders verstanden habe. Ich glaube, dass man dann richtig mit den beiden auf dem Sofa sitzt. Ach so, okay, ich glaube, dafür ist das. Ich glaube, diese Einspieler, die wird es, glaube ich, auch wieder geben. Aber es soll wohl, glaube ich, wirklich, weil ich glaube, im letzten Jahr kam das, glaube ich, ganz gut an mit den Songchecks. Aber ich glaube, die Zuschauer haben so ein bisschen vermisst, dass neben Alina Stiegler und Stefan Spiegel noch jemand Drittes sitzt. Gut, dann kam immer noch mal Marcel Stober mit dazu als Praktikant bei Eurovision.de. Aber so irgendwie, wie man das in den Jahren zuvor immer mit zwei Prominenten auf dem Sofa irgendwie halt gemacht hat. Und ich glaube, da soll man, glaube ich, bis zum 1. März, glaube ich, soll man wohl irgendwie ein Video irgendwie von sich machen und als Bewerbung das einreichen, damit sie wahrscheinlich auch so ein bisschen sehen kann, ob man Fernsehpräsenz irgendwie mitbringt. Und also macht da ruhig alle mit, weil ich glaube, je mehr das von uns Fans irgendwie halt bespielt wird, diese Fläche, umso besser ist das auch, weil nur wir Fans sind wirklich die absoluten Experten, was das angeht. Wir beschäftigen uns jedes Jahr, rund ums Jahr irgendwie damit. Oh, und ja. Das kann, glaube ich, jemand direkt beim NDR, der das dann irgendwie so nebenbei irgendwie macht, gar nicht so in der Ausformung irgendwie tun. Das, also, finde ich eine super Sache. Also, gucken wir mal. Da werden wir uns sicherlich auch noch mal für bewerben. Das können wir ja dann. Na, mal gucken. Also, mir reicht schon dieser Podcast. Ich muss jetzt nicht noch ins Fernsehen. Und ich habe auch selber Fernsehen gemacht. Also, ich muss jetzt nicht ins Fernsehen unbedingt. Achso, du hast schon andere Angebote von den. Ja, genau. Ja, vom ZDF. Okay, Natürlich nicht. Klar. Nein. Ich habe selber lange Zeit jetzt auch Fernsehen gemacht. Beim Fernsehen auch gearbeitet und während des Studiums ganz viel Fernsehen gemacht. Aber ich will nicht selber vor die Kamera. Das ist ja ein Mikrofon, da sieht man mich nicht. Das ist ganz gut. Aber vor der Kamera dann irgendwie in einem Studio, nein. Danke. Der ESC Green Room könnte ja auch den Untertitel haben, die Radiogesichter, ne? Aber du weißt, ne, Radiogesichter sind nicht unbedingt immer hübsch, ne? Das ist ja auch schon. Deswegen sage ich das ja. Vielleicht noch mal was Internes von uns. Wir sind für den Podcastpreis 2019 nominiert. Mhm. Wer auch immer das getan hat, vielen Dank dafür. Wir sind in der Kategorie Unterhaltung einsortiert und ihr könnt für uns abstimmen unter www.podcastpreis.de, glaube ich, ne? Ja, und ich guck gerade mal so, wo kann man denn hier zur Abstimmung? Und ich glaube, das ist, ich sag's sofort, also es gibt Kategorien, das ist öffentlich-rechtlich, habe ich gesehen. Es gibt also Bildung, Coaching, kommerziell, öffentlich-rechtlich, Spiele, Sport, Technik und Unterhaltung. Und ihr könnt dort abstimmen. Allerdings müsst ihr immer mindestens zwei Podcasts gleichzeitig irgendwie abstimmen. Wir sind in der Kategorie Unterhaltung. Und dann heißt der Link podcastpreis.de/poll mit Doppel-L/Unterhaltung. Und da findet ihr uns da mit diversen anderen. Also da ist zum Beispiel auch die Weisheit dabei. Da ist sogar ein Podcast von Christian Lindner irgendwie mit dabei. Den habe ich allerdings selber noch nicht gehört. Die Medienkuh ist dabei, die Kollegin von der Medienkuh, hallo. Genau, das Podcast-UFO ist noch irgendwie der Anruf. Also da sind so einige richtig gute Podcasts dabei und wir natürlich auch. Und man kann jetzt bis zum 15. Februar für uns abstimmen. Das kann man sogar jeden Tag, also alle 24 Stunden könnt ihr da wieder rein und euch da, da ein Kreuzchen unter anderem auch bei uns machen. Und dann werden wir mal sehen, ob wir diesen Preis irgendwie dann auch gewinnen. Also jedenfalls fand ich es ganz toll, wirklich Ehrenwort. Wir beide haben es nicht gemacht, sondern es muss irgendjemand der Hörer gewesen sein oder mehrere Hörer, die uns da nominiert haben. Also demnach muss es ja dann dem einen oder anderen tatsächlich auch gefallen haben, was wir so die letzten 2 Jahre irgendwie oder 2,5 Jahre hier bisher auf die Beine gestellt haben. Und das ist natürlich wirklich ganz groß. Also wirklich finde ich toll und ist natürlich so eine Bestärkung und natürlich auch umso mehr Druck, so weiterhin gut zu machen, dass es euch auch weiterhin irgendwie auch gefällt, ne? Ja. Haben wir sonst noch was zur Hausmitteilung? Haben wir noch was? Nee, ich glaube eigentlich nicht. Also wir sind mal jedenfalls gespannt, wie es jetzt beim deutschen Vorentscheid dann irgendwie letztendlich ausgeht. Wir werden das natürlich auch verfolgen. Und sonst kritisch beurteilen, wenn wir den nächsten Podcast machen. Ja, genau. Und wir sind gespannt und vielen Dank, dass ihr uns jetzt zuhört, irgendwie im Klo, auf dem Klo, im Klo wäre auch lustig, beim Schlafen, beim Fahren in der U-Bahn oder in der Straßenbahn, im Bus, wo auch immer, im Auto vielleicht sogar. Ja, wir freuen uns, wenn ihr uns zuhört und ja, das war's dann, ne? Vielen Dank. Müssen, ja. Ne? Ich von meiner Seite auch nochmal vielen Dank und ja, wir hören uns eigentlich wohl auch relativ zügig jetzt auch wieder, weil natürlich die Nachrichten rund um den ESC auch dann wieder jetzt ein bisschen dichter werden, dass wir dann so ein bisschen mal unsere monatliche Folge so ein bisschen aufbrechen. Also immer dann, wenn wir tatsächlich dann auch ein bisschen was zu erzählen haben. Ja, von mir aus auch vielen Dank und auch wieder vielen Dank, lieber Dennis, dass wir wieder sehr gerne schöne schon Grüße fast wieder zwei zurück. Stunden, nee, oder sogar etwas genau. Über 2 Stunden hier schon wieder geredet haben. Mhm. Aber es gab ja auch viel zu erzählen und sage ich auch noch einen schönen Tag, gute Nacht, guten Mittag, was auch immer. Bis dann. Tschüss. Tschüss.